Grigia. Es gibt im Leben eine Zeit, wo es sich auffallend verlangsamt. Als zögerte es weiterzugehen oder wollte seine Richtung ändern. Es mag sein, dass einem in dieser Zeit leichter ein Unglück zustößt. Homo besaß einen kranken kleinen Sohn. Das zog durch ein Jahr, ohne besser zu werden und ohne gefährlich zu sein. Der Arzt verlangte einen langen Kuraufenthalt und Homo konnte sich nicht entschließen, mitzureisen. Es kam ihm vor, als würde er dadurch zu lange von sich getrennt, von seinen Büchern, Plänen und seinem Leben. Er empfand seinen Widerstand als eine große Selbstsucht. Es war aber vielleicht eher eine Selbstauflösung, denn er war zuvor nie auch nur einen Tag lang von seiner Frau geschieden gewesen. Er hatte sie sehr geliebt und liebte sie noch sehr. Aber diese Liebe war durch das Kind trennbar geworden, wie ein Stein, in den Wasser gesickert ist, das ihn immer weiter auseinandertreibt. Homo staunte sehr über diese neue Eigenschaft der Trennbarkeit, ohne dass mit seinem Wissen und Willen je etwas von seiner Liebe abhanden gekommen wäre. Und solange die Zeit der vorbereitenden Beschäftigung mit der Abreise war, wollte ihm nicht einfallen, wie er allein den kommenden Sommer verbringen werde. Er empfand bloß einen heftigen Widerwillen gegen Bade- und Gebirgsorte. Er blieb allein zurück, und am zweiten Tag erhielt er einen Brief, der ihn einlud, sich an einer Gesellschaft zu beteiligen, welche die alten venezianischen Goldbergwerke im Fersenatal wieder aufschließen wollte. Der Brief war von einem Herrn Mozart Amadeo Hoffingott, den er vor einigen Jahren auf einer Reise kennengelernt und während weniger Tage zum Freund gehabt hatte. Trotzdem entstand in ihm nicht der leiseste Zweifel, dass es sich um eine ernste, redliche Sache handle. Er gab zwei Telegramme auf. In dem einen teilte er seiner Frau mit, dass er schon jetzt abreise und ihr seinen Aufenthalt melden werde. Mit dem zweiten nahm er das Angebot an, sich als Geologe und vielleicht auch mit einem größeren Betrag Geldes an den Aufschließungsarbeiten zu beteiligen. In P., das ein Maulbeer- und weinbauendes, verschlossen reiches italienisches Städtchen ist, traf er mit Hoffingott, einem großen, schönen, schwarzen Mann seines eigenen Alters, zusammen, der immer in Bewegung war. Die Gesellschaft verfügte, wie er erfuhr, über gewaltige amerikanische Mittel, und die Arbeit sollte großen Stil haben. Einstweilen ging zur Vorbereitung eine Expedition talein, die aus ihnen beiden und drei Teilhabern bestand. Pferde wurden gekauft, Instrumente erwartet und Hilfskräfte angeworben. Homo wohnte nicht im Gasthof, sondern er wusste eigentlich nicht warum, bei einem italienischen Bekannten Hoffingotts. Es gab da drei Dinge, die ihm auffielen. Betten von einer unsagbar kühlen Weichheit in schöner Mahagonischale. Eine Tapete mit einem unsagbar wirren, geschmacklosen, aber durchaus unvollendbaren und fremden Muster. Und ein Schaukelstuhl aus Rohr. Wenn man sich in diesem wiegt und die Tapete anschaut, wird der ganze Mensch zu einem auf- und niederwallenden Gewirr von Ranken, die binnen zweier Sekunden aus dem Nichts zu ihrer vollen Größe anwachsen und sich wieder in sich zurückziehen. In den Straßen war eine Luft aus Schnee und Süden gemischt. Es war Mitte Mai. Abends waren sie von großen Bogenlampen erhellt, die an quergespannten Seilen so hoch hingen, dass die Straßen darunter wie Schluchten von dunklem Blau lagen, auf deren finsterem Grund man dahingehen musste, während sich oben im Weltraum zwei zischende Sonnen drehten. Tagsüber sah man auf Weinberg und Wald. Das hatte den Winter rot, gelb und grün überstanden. Weil die Bäume das Laub nicht abwarfen, war welk und neu durcheinander geflochten wie in Friedhofsgrenzen. Und kleine, rote, blaue und rosa Villen staken, sehr sichtbar noch, wie verschieden gestellte Würfel darin, ein ihnen unbekanntes, eigentümliches Formgesetz empfindungslos vor aller Welt darstellend. Oben aber war der Wald dunkel und der Berg hieß Selvot. Er trug über dem Wald Almböden, die, verschneit, in breitem, gemäßigtem Wellenschlag über die Nachbarberge weg, das kleine, hart ansteigende Seitental begleiteten, in das die Expedition einrücken sollte. Kamen, um Milch zu liefern und Polenta zu kaufen, Männer von diesen Bergen, So brachten sie manchmal große Drusen-Bergkristall oder Amethyst mit, die in vielen Spalten so üppig wachsen sollten wie anderswo Blumen auf der Wiese. Und diese unheimlich schönen Märchengebilde verstärkten noch mehr den Eindruck, dass sich unter dem Aussehen dieser Gegend, das so fremd vertraut flackerte wie die Sterne in mancher Nacht, etwas sehnsüchtig Erwartetes verberge. Als sie in das Gebirgstal hineinritten und um 6 Uhr St. Ursula passierten, schlugen bei einer kleinen, eine buschige Bergrinne überquerenden Steinbrücke, wenn nicht 100, so doch sicher 2 Dutzend Nachtigallen. Es war heller Tag. Als sie drinnen waren, befanden sie sich an einem seltsamen Ort. Er hing an der Lehne eines Hügels. Der Saumweg, der sie hingeführt hatte, sprang zuletzt förmlich von einem großen Plattenstein zum nächsten, und von ihm flossen, den Hang hinab und gewunden wie Bäche, ein paar kurze steile Gassen in die Wiesen. Stand man am Weg, so hatte man nur vernachlässigte und dürftige Bauernhäuser vor sich. Blickte man aber von den Wiesen unten herauf, so meinte man sich in ein vorweltliches Pfahldorf zurückversetzt, denn die Häuser standen mit der Talseite alle auf hohen Balken, und ihre Abtritte schwebten etwas abseits von ihnen wie die Gondeln von Sänften auf 4 schlanken, baumlangen Stangen über dem Abhang. Auch die Landschaft um dieses Dorf war nicht ohne Sonderbarkeiten. Sie bestand aus einem mehr als halbkreisförmigen Wall hoher, oben von schroffen durchsetzter Berge, welche steil zu einer Senkung abfielen, die rund um einen in der Mitte stehenden, kleineren und bewaldeten Kegel lief, wodurch das Ganze einer leeren, gugelhupfförmigen Welt ähnelte, von der ein kleines Stück durch den tieffließenden Bach abgeschnitten worden war, so dass sie dort klaffend gegen die hohe, zugleich mit ihm talwärts streichende andere Flanke seines Ufers lehnte, an welcher das Dorf hing. Es gab ringsum unter dem Schnee Kare mit Knieholz und einigen versprengten Rehen. Auf der Waldkuppe in der Mitte balzte schon der Spielhahn und auf den Wiesen der Sonnenseite blühten die Blumen mit gelben, blauen und weißen Sternen, die so groß waren, als hätte man einen Sack mit Talern ausgeschüttet. Stieg man aber hinter dem Dorf noch etwa 100 Fuß höher, so kam man auf einen ebenen Absatz von nicht allzu großer Breite, den Äcker, Wiesen, Heuställe und verstreute Häuser bedeckten, während von einer gegen das Tal zu vorspringenden Bastion die kleine Kirche in die Welt hinausblickte, welche an schönen Tagen fern vor dem Tal wie das Meer vor einer Flussmündung lag. Man konnte kaum unterscheiden, was noch goldgelbe Ferne des gesegneten Tieflands war und wo schon die unsicheren Wolkenböden des Himmels begonnen hatten. Es war ein schönes Leben, das da seinen Anfang nahm. Tagsüber auf den Bergen bei alten, verschütteten Stolleneingängen und neuen Schürfversuchen oder auf den Wegen das Tal hinaus, wo eine breite Straße gelegt werden sollte, in einer riesigen Luft, die schon sanft und schwanger von der kommenden Schneeschmelze war. Sie schütteten Geld unter die Leute und waldeten wie die Götter. Sie beschäftigten alle Welt, Männer und Frauen. Aus den Männern bildeten sie Arbeitspartien und verteilten sie auf die Berge, wo sie wochenüber verbleiben mussten. Aus den Weibern formierten sie Trägerkolonnen, welche ihnen Werkzeugersatz und Proviant auf kaum wegsamen Steigen nachschafften. Das steinerne Schulhaus ward in eine Faktorei verwandelt, wo die Waren aufbewahrt und verladen wurden. Dort rief eine scharfe Herrenstimme aus den schwatzend wartenden Weibern eins nach dem anderen vor, und es wurde der große, leere Rückenkorb so lang befrachtet, bis die Knie sich bogen und die Halsadern anschwollen. War solch ein hübsches, junges Weib beladen, so hing ihm der Blick bei den Augen heraus und die Lippen blieben offen stehen. Es trat in die Reihe, und auf das Zeichen begannen diese stillgewordenen Tiere hintereinander, langsam in langen Schlangenwegen ein Bein vor das andere bergan zu setzen. Aber sie trugen köstliche, seltene Last, Brot, Fleisch und Wein. Und mit den Eisengeräten musste man nicht ängstlich umgehen, so dass außer dem Barlohn gar manches Brauchbare für die Wirtschaft abfiel. Und darum trugen sie es gerne und dankten noch den Männern, welche den Segen in die Berge gebracht hatten. Und das war ein herrliches Gefühl. Man wurde hier nicht, wie sonst überall in der Welt, geprüft, was für ein Mensch man sei, ob verlässlich, mächtig und zu fürchten oder zierlich und schön, sondern was immer für ein Mensch man war und wie immer man über die Dinge des Lebens dachte, man fand Liebe, weil man den Segen gebracht hatte. Sie lief wie ein Herold voraus, sie war überall wie ein frisches Gastbett bereitet, und der Mensch trug Willkommengeschenke in den Augen. Die Frauen durften das frei ausströmen lassen. Aber manchmal, wenn man an einer Wiese vorbeikam, vermochte auch ein alter Bauer dort zu stehen und winkte mit der Sense wie der leibhaftige Tod. Es lebten übrigens merkwürdige Leute in diesem Talende. Ihre Voreltern waren zur Zeit der tridentinischen Bischofsmacht als Bergknappen aus Deutschland gekommen, und sie saßen heute noch eingesprengt wie ein verwitterter deutscher Stein zwischen den Italienern. Die Art ihres alten Lebens hatten sie halb bewahrt und halb vergessen, und was sie davon bewahrt hatten, verstanden sie wohl selbst nicht mehr. Die Wildbäche rissen ihnen im Frühjahr den Boden weg. Es gab Häuser, die einst auf einem Hügel und jetzt am Rand eines Abgrunds standen, ohne dass sie etwas dagegen taten. Und umgekehrten Wegs spülte ihnen die neue Zeit allerhand ärgsten Unrat in die Häuser. Da gab es billige, polierte Schränke, scherzhafte Postkarten und Öldruckbilder. Aber manchmal war ein Kochgeschirr da, aus dem schon zur Zeit Martin Luthers gegessen worden sein mochte. Sie waren nämlich Protestanten. Aber wenn es wohl auch nichts als dieses zähe Festhalten an ihrem Glauben war, was sie vor der Verwelschung geschützt hatte, so waren sie dennoch keine guten Christen. Da sie arm waren, verließen fast alle Männer kurz nach der Heirat ihre Frauen und gingen für Jahre nach Amerika. Wenn sie zurückkamen, brachten sie ein wenig erspartes Geld mit, die Gewohnheiten der städtischen Bordelle und die Ungläubigkeit, aber nicht den scharfen Geist der Zivilisation. Homo hörte gleich zu Beginn eine Geschichte erzählen, die ihn ungemein beschäftigte. Es war nicht lange her, mochte so etwa in den letzten 15 Jahren stattgefunden haben, dass ein Bauer, der lange Zeit fort gewesen war, aus Amerika zurückkam und sich wieder zu seiner Frau in die Stube legte. Sie freuten sich einige Zeit, weil sie wieder vereint waren, und ließen es sich gut gehen, bis die letzten Ersparnisse weggeschmolzen waren. Als da die neuen Ersparnisse, die aus Amerika nachkommen sollten, noch immer nicht eingetroffen waren, machte sich der Bauer auf, um, wie es alle Bauern dieser Gegend taten, den Lebensunterhalt draußen durch Hausieren zu gewinnen, während die Frau die uneinträgliche Wirtschaft wieder weiter besorgte. Aber er kehrte nicht mehr zurück. Dagegen traf wenige Tage später auf einem von diesem abgelegenen Hofe der Bauer aus Amerika ein, erzählte seiner Frau auf den Tag genau, wie lange es her sei, verlangte zu essen, was sie damals am Tag des Abschieds gegessen hatten, wusste noch mit der Kuh Bescheid, die längst nicht mehr da war, und fand sich mit den Kindern in einer anständigen Weise zurecht, die ihm ein anderer Himmel beschert hatte als der, den er inzwischen über seinem Kopf getragen hatte. Auch dieser Bauer ging nach einer Weile des Behagens und Wohllebens auf die Wanderschaft mit dem Kram und kehrte nicht mehr zurück. Das ereignete sich in der Gegend noch ein drittes und viertes Mal, bevor man darauf kam, dass es ein Schwindler war, der drüben mit den Männern zusammengearbeitet und sie ausgefragt hatte. Er wurde irgendwo von den Behörden festgenommen und eingesperrt, und keine sah ihn mehr wieder. Das soll allen leid getan haben, denn jede hätte ihn gern noch ein paar Tage gehabt und ihn mit ihrer Erinnerung verglichen, um sich nicht auslachen lassen zu müssen. Denn jede wollte wohl gleich etwas gemerkt haben, das nicht ganz zum Gedächtnis stimmte, aber keine war dessen so sicher gewesen, dass man es hätte darauf ankommen lassen können und dem in seine Rechte wiederkehrenden Mann Schwierigkeiten machen wollte. So waren diese Weiber. Ihre Beine staken in braunen Wollkitteln mit handbreiten roten, blauen oder orangenen Borten, und die Tücher, die sie am Kopf und gekreuzt über der Brust trugen, waren billiger Cartoon-Druck moderner Fabrikmuster. Aber durch irgendetwas in den Farben oder deren Verteilung wiesen sie weit in die Jahrhunderte der Altvordern zurück. Das war viel älter als Bauerntrachten sonst, weil es nur ein Blick war, verspätet, durch all die Zeiten gewandert, trüb und schwach angelangt, aber man fühlte ihn dennoch deutlich auf sich ruhen, wenn man sie ansah. Sie trugen Schuhe, die wie Einbäume aus einem Stück Holz geschnitten waren, und an der Sohle hatten sie wegen der schlechten Wege zwei messerartige Eisenstege, auf denen sie in ihren blauen und braunen Strümpfen gingen wie die Japanerinnen. Wenn sie warten mussten, setzten sie sich nicht auf den Wegrand, sondern auf die flache Erde des Pfads und zogen die Knie hoch wie die Neger. Und wenn sie, was zuweilen geschah, auf ihren Eseln die Berge hinanritten, dann saßen sie nicht auf ihren Röcken, sondern wie Männer und mit unempfindlichen Schenkeln auf den scharfen Holzkanten der Tragsättel, hatten wieder die Beine unziemlich hochgezogen und ließen sich mit einer leise schaukelnden Bewegung des ganzen Oberkörpers tragen. Sie verfügten aber auch über eine verwirrend freie Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit. »Treten Sie bitte ein«, sagten sie, aufrecht wie die Herzoginnen, wenn man an ihre Bauerntür klopfte, oder wenn man eine Weile mit ihnen stand und im Freien plauderte, konnte plötzlich eine mit der höchsten Höflichkeit und Zurückhaltung fragen, »Darf ich Ihnen nicht den Mantel halten?« Als Dr. Homo einmal einem reizenden 14-jährigen Mädel sagte, »Komm ins Heu«, nur so, weil ihm das Heu plötzlich so natürlich erschien wie für Tiere das Futter, da erschrak dieses Kindergesicht unter dem spitz vorstehenden Kopftuch der Altvordern keineswegs, sondern schnob nur heiter aus Nase und Augen, die Spitzen ihrer kleinen Schuhboote kippten um die Fersen hoch und mit geschultertem Rechen wäre sie beinahe aufs zurückschnellende Gesäß gefallen, wenn das Ganze nicht bloß ein Ausdruck lieblich ungeschickten Erstaunens über die Begehrlichkeit des Manns hätte sein sollen, wie in der komischen Oper. Ein andermal fragte er eine große Bäuerin, die aussah wie eine deutsche Wittib am Theater, »Bist du noch eine Jungfrau? Sag!« und fasste sie am Kinn, wieder nur so, weil die Scherze doch etwas Mannsgeruch haben sollen. Die aber ließ das Kinn ruhig auf seiner Hand ruhen und antwortete ernst, »Ja, natürlich.« Homo verlor da fast die Führung. »Du bist noch eine Jungfrau?« wunderte er sich schnell und lachte. Da kicherte sie mit. »Sag!« drang er jetzt näher und schüttelte sie spielend am Kinn. Da blies sie ihm ins Gesicht und lachte. »Gewesen.« »Wenn ich zu dir komm, was krieg ich?« frug es sich weiter. »Was Sie wollen. Alles, was ich will? Alles. Wirklich alles? Alles. Alles.« Und das war eine so vorzüglich und leidenschaftlich gespielte Leidenschaft, dass diese Theaterechtheit auf 1600 Meter Höhe ihn sehr verwirrte. Er wurde es nicht mehr los, dass dieses Leben, welches heller und würziger war als jedes Leben zuvor, gar nicht mehr Wirklichkeit, sondern ein in der Luft schwebendes Spiel sei. Es war inzwischen Sommer geworden. Als er zum ersten Mal die Schrift seines kranken Knaben auf einem ankommenden Brief gesehen hatte, war ihm der Schreck des Glücks und heimlichen Besitzes von den Augen bis in die Beine gefahren. Dass sie jetzt seinen Aufenthaltsort wussten, erschien ihm wie eine ungeheure Befestigung. Er ist hier, oh, man wusste nun alles, und er brauchte nichts mehr zu erklären. Weiß und violett, grün und braun standen die Wiesen. Er war kein Gespenst. Ein Märchenwald von alten Lärchenstämmen, zartgrün behaarten, stand auf smaragdener Schräge. Unter dem Moos mochten violette und weiße Kristalle leben. Der Bach fiel einmal mitten im Wald über einen Stein so, dass er aussah wie ein großer silberner Steckkamm. Er beantwortete nicht mehr die Briefe seiner Frau. Zwischen den Geheimnissen dieser Natur war das Zusammengehören eines davon. Es gab eine zart scharlachfarbene Blume, es gab diese in keines anderen Mannes Welt, nur in seiner, so hatte es Gott geordnet, ganz als ein Wunder. Es gab eine Stelle am Leib, die wurde versteckt und niemand durfte sie sehen, wenn er nicht sterben sollte. Nur einer. Das kam ihm in diesem Augenblick so wundervoll unsinnig und unpraktisch vor, wie es nur eine tiefe Religion sein kann. Und er erkannte jetzt erst, was er getan hatte, indem er sich für diesen Sommer absonderte und von seiner eigenen Strömung treiben ließ, die ihn erfasst hatte. Er sank zwischen den Bäumen mit den giftgrünen Bärten aufs Knie, breitete die Arme aus, was er so noch nie in seinem Leben getan hatte, und ihm war zumut, als hätte man ihm in diesem Augenblick sich selbst aus den Armen genommen. Er fühlte die Hand seiner Geliebten in seiner, ihre Stimme im Ohr, alle Stellen seines Körpers waren wie eben erst berührt, er empfand sich selbst wie eine von einem anderen Körper gebildete Form. Aber er hatte sein Leben außer Kraft gesetzt. Sein Herz war demütig vor der Geliebten und arm wie ein Bettler geworden. Beinahe strömten ihm Gelübde und Tränen aus der Seele. Dennoch stand es fest, dass er nicht umkehrte. Und seltsamerweise war mit seiner Aufregung ein Bild der rings um den Wald blühenden Wiesen verbunden. Und trotz der Sehnsucht nach Zukunft das Gefühl, dass er da zwischen Anemonen, Vergissmeinnicht, Orchideen, Enzian und dem herrlich grünbraunen Sauerampfer tot liegen werde. Er streckte sich am Moose aus. »Wie dich hinübernehmen?« fragte sich Homo. Und sein Körper fühlte sich sonderbar müd wie ein starres Gesicht, das von einem Lächeln aufgelöst wird. Da hatte er nun immer gemeint, in der Wirklichkeit zu leben. Aber war etwas unwirklicher, als dass ein Mensch für ihn etwas anderes war als alle anderen Menschen? Dass es unter den unzähligen Körpern einen gab, von dem sein inneres Wesen fast ebenso abhing wie von seinem eigenen Körper? Dessen Hunger und Müdigkeit, Hören und Sehen mit seinem zusammenhing? Als das Kind aufwuchs, wuchs das wie die Geheimnisse des Bodens in ein Bäumchen in irdisches Sorgen und Behagen hinein. Er liebte sein Kind, aber wie es sie überleben würde, hatte es noch früher den jenseitigen Teil getötet. Und es wurde ihm plötzlich heiß von einer neuen Gewissheit. Er war kein dem Glauben zugeneigter Mensch, aber in diesem Augenblick war sein Inneres erhellt. Die Gedanken erleuchteten so wenig wie dunstige Kerzen in dieser großen Helle seines Gefühls. Es war nur ein herrliches, von Jugend umflossenes Wort Wiedervereinigung da. Er nahm sie in alle Ewigkeiten immer mit sich, und in dem Augenblick, wo er sich diesem Gedanken hingab, waren die kleinen Entstellungen, welche die Jahre der Geliebten zugefügt hatten, von ihr genommen. Es war ewiger erster Tag. Jede weltläufige Betrachtung versank. Jede Möglichkeit des Überdrusses und der Untreue. Denn niemand wird die Ewigkeit für den Leichtsinn einer Viertelstunde opfern. Und er erfuhr zum ersten Mal die Liebe ohne allen Zweifel als ein himmlisches Sakrament. Er erkannte die persönliche Vorsehung, welche sein Leben in diese Einsamkeit gelenkt hatte, und fühlte wie einen gar nicht mehr irdischen Schatz, sondern wie eine für ihn bestimmte Zauberwelt, den Boden mit Gold und Edelsteinen unter seinen Füßen. Von diesem Tag an war er von einer Bindung befreit, wie von einem steifen Knie oder einem schweren Rucksack, der Bindung an das Lebendigseinwollen, dem Grauen vor dem Tode. Es geschah ihm nicht, was er immer kommen geglaubt hatte, wenn man bei voller Kraft sein Ende nahe zu sehen meint, dass man das Leben toller und durstiger genießt, sondern er fühlte sich bloß nicht mehr verstrickt und voll einer herrlichen Leichtheit, die ihn zum Sultan seiner Existenz machte. Die Bohrungen hatten zwar nicht recht vorwärts geführt, aber es war ein Goldgräberleben, das sie umspann. Ein Bursche hatte Wein gestohlen. Das war ein Verbrechen gegen das gemeine Interesse, dessen Bestrafung allgemein auf Billigung rechnen konnte, und man brachte ihn mit gebundenen Händen. Mozart Amadeo Hoffingott ordnete an, dass er zum abschreckenden Beispiel Tag und Nacht lang an einen Baum gebunden stehen sollte. Aber als der Werkführer mit dem Strick kam, ihn zum Spaß eindrucksvoll hin und her schwenkte und ihn zunächst über einen Nagel hing, begann der Junge am ganzen Leib zu zittern, weil er nicht anders dachte, als dass er aufgeknüpft werden solle. Ganz das Gleiche geschah, obwohl das schwer zu begründen wäre, wenn Pferde eintrafen, ein Nachschub von außen oder solche, die für einige Tage Pflege herabgeholt worden waren. Sie standen dann in Gruppen auf der Wiese oder legten sich nieder. Aber sie gruppierten sich immer irgendwie scheinbar regellos in die Tiefe, so dass es nach einem geheim verabredeten ästhetischen Gesetz genauso aussah wie die Erinnerung an die kleinen, grünen, blauen und rosa Häuser unter dem Selwort. Wenn sie aber oben waren und die Nacht über in irgendeinem Bergkessel angebunden standen, zu je dreien oder vieren an einem umgelegten Baum, und man war um 3 Uhr im Mondlicht aufgebrochen und kam jetzt um 4:30 des Morgens vorbei, dann schauten sich alle nach dem um, der vorbeiging, und man fühlte in dem wesenlosen Frühmorgenlicht sich als einen Gedanken in einem sehr langsamen Denken. Da Diebstähle und mancherlei Unsicheres vorkamen, hatte man rings in der Umgebung alle Hunde aufgekauft, um sie zur Bewachung zu benützen. Die Streiftrupps brachten sie in großen Rudeln herbei, zu zweit oder dritt an Stricken geführt, ohne Halsband. Das waren nun mit einem Mal ebenso viel Hunde wie Menschen am Ort, und man mochte sich fragen, welche von beiden Gruppen sich eigentlich auf dieser Erde als Herr im eigenen Hause fühlen dürfe und welche nur als angenommene Hausgenosse. Es waren vornehme Jagdhunde darunter, venezianische Bracken, wie man sie in dieser Gegend noch zuweilen hielt, und bissige Hausköter wie böse kleine Affen. Sie standen in Gruppen, die sich, man wusste nicht warum, zusammengefunden hatten und fest zusammenhielten. Aber von Zeit zu Zeit fielen sie in jeder Gruppe wütend übereinander her. Manche waren halb verhungert, manche verweigerten die Nahrung. Ein kleiner Weißer fuhr dem Koch an die Hand, als er ihm die Schüssel mit Fleisch und Suppe hinstellen wollte, und biss ihm einen Finger ab. Um 3:30 Uhr des Morgens war es schon ganz hell, aber die Sonne war noch nicht zu sehen. Wenn man da oben am Berg an den Malgen vorbeikam, lagen die Rinder auf den Wiesen in der Nähe halb wach und halb schlafend. In mattweißen, steinernen, großen Formen lagen sie auf den eingezogenen Beinen, den Körper hinten etwas zur Seite hängend. Sie blickten den Vorübergehenden nicht an, noch ihm nach, sondern hielten das Antlitz unbewegt dem erwarteten Licht entgegen, und ihre gleichförmig langsam malenden Mäuler schienen zu beten. Man durchschritt ihren Kreis wie den einer dämmerigen, erhabenen Existenz. Und wenn man von oben zurückblickte, sahen sie wie weiß hingestreute stumme Violinschlüssel aus, die von der Linie des Rückgrats, der Hinterbeine und des Schweifs gebildet wurden. Überhaupt gab es viel Abwechslung. Zum Beispiel, es brach einer ein Bein und zwei Leute trugen ihn auf den Armen vorbei. Oder es wurde plötzlich Feuer gerufen und alles lief, um sich zu decken, denn für den Wegbau wurde ein großer Stein gesprengt. Ein Regen wischte gerade mit den ersten Strichen nass über das Gras. Unter einem Strauch am anderen Bachufer brannte ein Feuer, das man über das neue Ereignis vergessen hatte, während es bis dahin sehr wichtig gewesen war. Als einziger Zuseher stand daneben jetzt nur noch eine junge Birke. An diese Birke war mit einem in der Luft hängenden Bein noch das schwarze Schwein gebunden. Das Feuer, die Birke und das Schwein sind jetzt allein. Dieses Schwein hatte schon geschrien, als es ein Einzelner bloß am Strick führte und ihm gut zusprach, doch weiterzukommen. Dann schrie es lauter, als es zwei andere Männer erfreut auf sich zurennen sah. Erbärmlich, als es bei den Ohren gepackt und ohne Federlesens vorwärts gezerrt wurde. Es stemmte sich mit den vier Beinen dagegen, aber der Schmerz in den Ohren zog es in kurzen Sprüngen vorwärts. Am anderen Ende der Brücke hatte schon einer nach der Hacke gegriffen und schlug es mit der Schneide gegen die Stirn. Von diesem Augenblick an ging alles viel mehr in Ruhe. Beide Vorderbeine brachen gleichzeitig ein, und das Schweinchen schrie erst wieder, als ihm das Messer schon in der Kehle stak. Das war zwar ein gellendes, zuckendes Trompeten, aber es sang gleich zu einem Röcheln zusammen, das nur noch wie ein pathetisches Schnarchen war. Das alles bemerkte Homo zum ersten Mal in seinem Leben. Wenn es Abend geworden war, kamen alle im kleinen Pfarrhof zusammen, wo sie ein Zimmer als Casino gemietet hatten. Freilich war das Fleisch, das nur zweimal der Woche den langen Weg heraufkam, oft etwas verdorben, und man litt nicht selten an einer mäßigen Fleischvergiftung. Trotzdem kamen alle, sobald es dunkel wurde, mit ihren kleinen Laternen die unsichtbaren Wege dahergestolpert. Denn sie litten noch mehr als an Fleischvergiftung an Traurigkeit und Öde, obgleich es so schön war. Sie spülten es mit Wein aus. Eine Stunde nach Beginn lag in dem Pfarrzimmer eine Wolke von Traurigkeit und Tanz. Das Grammophon räderte hindurch, wie ein vergoldeter Blechkarren über eine weiche, von wundervollen Sternen besäte Wiese. Sie sprachen nichts mehr miteinander, sondern sie sprachen. Was hätten sie sich sagen sollen? Ein Privatgelehrter, ein Unternehmer, ein ehemaliger Strafanstaltsinspektor, ein Bergingenieur, ein pensionierter Major. Sie sprachen in Zeichen, mochten das trotzdem auch Worte sein, des Unbehagens, des relativen Behagens, der Sehnsucht. Eine Tiersprache. Oft stritten sie unnötig lebhaft über irgendeine Frage, die keinen etwas anging, beleidigten einander sogar und am nächsten Tag gingen Kartellträger hin und her. Dann stellte sich heraus, dass eigentlich überhaupt niemand anwesend gewesen war. Sie hatten es nur getan, weil sie die Zeit totschlagen mussten. Und wenn sie auch keiner von ihnen je wirklich gelebt hatte, kamen sie sich doch roh wie die Schlechter vor und waren gegeneinander erbittert. Es war die überall gleiche Einheitsmasse von Seele, Europa. Ein so unbestimmtes Unbeschäftigtsein, wie es sonst die Beschäftigung war. Sehnsucht nach Weib, Kind, Behaglichkeit. Und zwischendurch immer von neuem das Grammophon. Rosa, wir fahren nach Lodz, Lodz, Lodz. Und komm in meine Liebeslaube. Ein astraler Geruch von Puder, Gase, ein Nebel von fernem Varieté und europäischer Sexualität. Unanständige Witze zerknallten zu Gelächter und fingen alle immer wieder mit den Worten an: Da ist einmal ein Jud auf der Eisenbahn gefahren. Nur einmal fragte einer: Wie viel Rattenschwänze braucht man von der Erde zum Mond? Da wurde es sogar still, und der Major ließ Tosca spielen und sagte, während das Grammophon zum Loslegen ausholte, melancholisch: Ich habe einmal die Geraldine Farrar heiraten wollen. Dann kam ihre Stimme aus dem Trichter in das Zimmer und stieg in einen Lift, diese von den betrunkenen Männern angestaunte Frauenstimme, und schon fuhr der Lift mit ihr wie rasend in die Höhe, kam an kein Ziel, senkte sich wieder, federte in der Luft. Ihre Röcke blähten sich vor Bewegung, dieses Auf und Nieder, dieses eine Weile lang angepresst still liegen an einem Ton und wieder sich heben und sinken und bei all dem dieses Verströmen und immer doch noch von einer neuen Zuckung gefasst werden und wieder ausströmen, war Wollust. Homo fühlte, es war nackt jene auf alle Dinge in den Städten verteilte Wollust, die sich von Totschlag, Eifersucht, Geschäften, Automobilrennen nicht mehr unterscheiden kann. Es war gar nicht mehr Wollust, es war Abenteuersucht. Nein, es war nicht Abenteuersucht, sondern ein aus dem Himmel niederfahrendes Messer, ein Würgeengel, Engelswahnsinn. Der Krieg? Von einem der vielen langen Fliegenpapiere, die von der Decke herabhingen, war vor ihm eine Fliege heruntergefallen und lag vergiftet am Rücken, mitten in einer jener Lachen, zu denen in den kaum merklichen Falten des Wachstuchs das Licht der Petroleumlampe zusammenfloss. Sie waren so vorfrühlingstraurig, als ob nach Regen ein starker Wind gefegt hätte. Die Fliege machte ein paar immer schwächer werdende Anstrengungen, um sich aufzurichten, und eine zweite Fliege, die am Tischtuch äste, lief von Zeit zu Zeit hin, um sich zu überzeugen, wie es stünde. Auch Homo sah ihr genau zu, denn die Fliegen waren hier eine große Plage. Als aber der Tod kam, faltete die Sterbende ihre sechs Beinchen ganz spitz zusammen und hielt sie so in die Höhe. Dann starb sie in ihrem blassen Lichtfleck am Wachstuch wie in einem Friedhof von Stille, der nicht in Zentimetermaßen und nicht für Ohren, aber doch vorhanden war. Jemand erzählte gerade, das soll einer einmal wirklich ausgerechnet haben, dass das ganze Haus Rothschild nicht so viel Geld hat, um eine Fahrkarte dritter Klasse bis zum Mond zu bezahlen. Homo sagte leise vor sich hin: Töten und doch Gott spüren. Gott spüren und doch töten? Und er schnellte mit dem Zeigefinger dem ihm gegenübersitzenden Major die Fliege gerade ins Gesicht, was wieder einen Zwischenfall gab, der bis zum nächsten Abend vorhielt. Damals hatte er schon lange Grigia kennengelernt, und vielleicht kannte sie der Major auch. Sie hieß Lene Maria Lenzi. Das klang wie Selvot und Kronleit oder Malgamendana nach Amethystkristallen und Blumen. Er aber nannte sie noch lieber Grigia, mit langem I und verhauchtem Dja, nach der Kuh, die sie hatte, und Grigia, die Graue, rief. Sie saß dann mit ihrem violettbraunen Rock und dem gesprenkelten Kopftuch am Rand ihrer Wiese, die Spitzen der Holländerschuhe in die Luft gekrümmt, die Hände auf der bunten Schürze verschränkt, und sah so natürlich lieblich aus wie ein schlankes, giftiges Pilzchen, während sie der in der Tiefe weidenden Kuh von Zeit zu Zeit ihre Weisungen gab. Eigentlich bestanden sie nur aus den vier Worten »Geh er« und »Geh aua«, was so viel zu bedeuten schien wie »Komm her« und »Komm herauf«, wenn sich die Kuh zu weit entfernte. Versagte aber Grigias Dressur, so folgte dem ein heftig entrüstetes »Wo's Teufi, do geh her!« Und als letzte Instanz polterte sie wie ein Steinchen selbst die Wiese hinab, das nächste Stück Holz in der Hand, das sie aus Wurfdistanz nach der Grauen sandte. Da Grigia aber einen ausgesprochenen Hang hatte, sich immer wieder talwärts zu entfernen, wiederholte sich der Vorgang in allen seinen Teilen mit der Regelmäßigkeit eines sinkenden und stets von neuem aufgewundenen Pendelgewichts. Weil das so paradiesisch sinnlos war, neckte er sie damit, indem er sie selbst Grigia rief. Er konnte sich nicht verhehlen, dass sein Herz lebhafter schlug, wenn er sich so der Sitzenden aus der Ferne nahte. So schlägt es, wenn man plötzlich in Tannenduft eintritt oder in die würzige Luft, die von einem Waldboden aufsteigt, der viele Schwämme trägt. Es blieb immer etwas Grauen vor der Natur in diesem Eindruck enthalten, Und man darf sich nicht darüber täuschen, dass die Natur nichts weniger als natürlich ist. Sie ist erdig, kantig, giftig und unmenschlich in allem, wo ihr der Mensch nicht seinen Zwang auferlegt. Wahrscheinlich war es gerade das, was ihn an die Bäuerin band. Und zur anderen Hälfte war es ein nimmermüdes Staunen, weil sie so sehr einer Frau glich. Man würde ja auch staunen, wenn man mitten im Holz eine Dame mit einer Teetasse sitzen sähe. »Bitte treten Sie ein«, hatte auch sie gesagt, als er zum ersten Mal an ihre Tür klopfte. Sie stand am Herd und hatte einen Topf am Feuer. Da sie nicht weg konnte, wies sie bloß höflich auf die Küchenbank. Später erst wischte sie die Hand lächelnd an der Schürze ab und reichte sie den Besuchern. Es war eine gut geformte Hand, so samtenrau wie feinstes Sandpapier oder rieselnde Gartenerde. Und das Gesicht, das zu ihr gehörte, war ein wenig spöttelndes Gesicht, mit einer feinen, graziösen Gratlinie, wenn man es von der Seite ansah, und einem Mund, der ihm sehr auffiel. Dieser Mund war geschwungen wie Cupidos Bogen, aber außerdem war er gepresst, so wie wenn man Speichel schluckt, was ihm in all seiner Feinheit eine entschlossene Rohheit und dieser Rohheit wieder einen kleinen Zug von Lustigkeit gab, was trefflich zu den Schuhen passte, aus welchen das Figürchen herauswuchs wie aus wilden Wurzeln. Es galt, irgendein Geschäft zu besprechen, und als sie fortgingen, war wieder das Lächeln da, und die Hand ruhte vielleicht einen Augenblick länger in der seinen als beim Empfang. Diese Eindrücke, die in der Stadt so bedeutungslos wären, waren hier in der Einsamkeit Erschütterungen. Nicht anders, als hätte ein Baum seine Äste bewegen wollen, in einer Weise, die durch keinen Wind oder eben wegfliegenden Vogel zu erklären war. Kurze Zeit danach war er der Geliebte einer Bauernfrau geworden. Diese Veränderung, die mit ihm vorgegangen war, beschäftigte ihn sehr, denn ohne Zweifel war da nicht etwas durch ihn, sondern mit ihm geschehen. Als er das zweite Mal gekommen war, hatte sich Grietscha gleich zu ihm auf die Bank gesetzt, und als er ihr zur Probe, wie weit er schon gehen dürfe, die Hand auf den Schoß legte und ihr sagte, »Du bist hier die Schönste«, ließ sie seine Hand auf ihrem Schenkel ruhen, legte bloß ihre darauf, und damit waren sie versprochen. Nun küsste er sie auch zum Siegel, und ihre Lippen schnalzten danach, so wie sich Lippen befriedigt von einem Trinkgefäß lösen, dessen Rand sie gierig umfasst hielten. Er erschrak sogar anfangs ein wenig über diese gemeine Weise und war gar nicht bös, als sie sein weiteres Vordringen abwehrte. Er wusste nicht warum, er verstand hier überhaupt nichts von den Sitten und Gefahren und ließ sich neugierig auf ein andermal vertrösten. »Beim Heu«, hatte Grietscha gesagt. Und als er schon in der Tür stand und auf Wiedersehen sagte, sagte sie, »aufs geschwindige Wiedersehen«, und lächelte ihm zu. Er war noch am Heimweg, da wurde er schon glücklich über das Geschehene, so wie ein heißes Getränk plötzlich nachher zu wirken beginnt. Der Einfall, zusammen in den Heustall zu gehen, man öffnet ein schweres hölzernes Tor, man zieht es zu, und bei jedem Grat, um den es sich in den Angeln dreht, wächst die Finsternis, bis man am Boden eines braunen, senkrecht stehenden Dunkels hockt, freute ihn wie eine kindliche List. Er dachte an die Küsse zurück und fühlte sie schnalzen, als hätte man ihm einen Zauberring um den Kopf gelegt. Er stellte sich das Kommende vor und musste wieder an die Bauernart zu essen denken. Sie kauen langsam, schmatzend, jeden Bissen würdigend. So tanzen sie auch, Schritt um Schritt. Und wahrscheinlich ist alles andere ebenso. Er wurde so steif in den Beinen vor Aufregung bei diesen Vorstellungen, als stecken seine Schuhe schon etwas im Boden. Die Frauen schließen die Augendeckel und machen ein ganz steifes Gesicht, eine Schutzmaske, damit man sie nicht durch Neugierde stört. Sie lassen sich kaum ein Stöhnen entreißen. Regungslos wie Käfer, die sich totstellen, konzentrieren sie alle Aufmerksamkeit auf das, was mit ihnen vorgeht. Und so geschah es auch. Grietscha scharrte mit der Kante der Sohle das bisschen Winterheu, das noch da war, zu einem Häuflein zusammen und lächelte zum letzten Mal, als sie sich nach dem Saum ihres Rockes bückte, wie eine Dame, die sich das Strumpfband richtet. Das alles war genauso einfach und gerade so verzaubert wie die Pferde, die Kühe und das tote Schwein. Wenn sie hinter den Balken waren und außen polterten schwere Schuhe auf dem Steinweg heran, schlugen vorbei und verklangen, So pochte ihm das Blut bis in den Hals, aber Grietscha schien schon am dritten Schritt zu erraten, ob die Schuhe her wollten oder nicht. Und sie hatte Zauberworte. Die Nos, sagte sie etwa, und statt Bein der Schenken. Der Schurz war die Schürze. Tragt viel aus, bewunderte sie. Und gelegen, Hanni, ein bissel ins Bett eini, machte es unter verschlafenen Augen. Als er ihr einmal drohte, nicht mehr zu kommen, lachte sie Iglock an bei ihm. Und da wusste er nicht, ob er erschrak oder glücklich war. Und das musste sie bemerkt haben, denn sie fragte, reut's ihn? Viel reut's ihn? Das waren so Worte wie die Muster der Schürzen und Tücher und die farbigen Borten oben am Strumpf. Etwas angeglichen der Gegenwart schon, durch die Weite der Wanderschaft, aber geheimnisvolle Gäste. Ihr Mund war voll von ihnen. Und wenn er ihn küsste, wusste er nie, ob er dieses Weib liebte oder ob ihm ein Wunder bewiesen werde und Grietscha nur der Teil einer Sendung war, die ihn mit seiner Geliebten in Ewigkeit weiter verknüpfte. Einmal sagte ihm Grietscha geradezu, »Denken tut er was ganz anderes, ich seh's ihm eini.« Und als er eine Ausflucht gebrauchte, meinte sie nur, »Ah, das ist ein extriges Güß.« Er fragte sie, was das heißen solle, aber sie wollte nicht mit der Sprache heraus und er musste selbst erst lang nachdenken, bis er so viel aus ihr herausfragen konnte, um zu erraten, dass hier vor 200 Jahren auch französische Bergknappen gelebt hatten und dass es einmal vielleicht Excuse geheißen habe. Aber es konnte auch etwas Seltsameres sein. Man mag das nun stark empfinden oder nicht. Man mag Grundsätze haben, dann ist es nur ein ästhetischer Scherz, den man eben mitnimmt. Oder man hat keine Grundsätze, oder sie haben sich vielleicht eben etwas gelöst, wie es bei Homo der Fall war, als er reiste, dann kann es geschehen, dass diese fremden Lebenserscheinungen Besitz von dem ergreifen, was herrenlos geworden ist. Sie gaben ihm aber kein neues, von Glück ehrgeizig und erdfest gewordenes Ich, sondern sie siedelten nur so in zusammenhanglos schönen Flecken im Luftriss seines Körpers. Homo fühlte an irgendetwas, dass er bald sterben werde. Er wusste bloß noch nicht, wie oder wann. Sein altes Leben war kraftlos geworden. Es wurde wie ein Schmetterling, der gegen den Herbst zu immer schwächer wird. Er sprach manchmal mit Grietscha davon. Sie hatte eine eigene Art, sich danach zu erkundigen, so voll Respekt wie nach etwas, das ihr anvertraut war, und ganz ohne Selbstsucht. Sie schien es in Ordnung zu finden, dass es hinter ihren Bergen Menschen gab, die er mehr liebte als sie, die er mit ganzer Seele liebte. Und er fühlte diese Liebe nicht schwächer werden, sie wurde stärker und neuer. Sie wurde nicht blasser, aber sie verlor, je tiefer sie sich färbte, desto mehr die Fähigkeit, ihn in der Wirklichkeit zu etwas zu bestimmen oder an etwas zu hindern. Sie war in jener wundersamen Weise schwerlos und von allem Irdischen frei, die nur der kennt, welcher mit dem Leben abschließen musste und seinen Tod erwarten darf. War er vor dem noch so gesund, es ging damals ein Aufrichten durch ihn, wie durch einen Lahmen, der plötzlich seine Krücken fortwirft und wandelt. Das wurde am stärksten, als die Heuernte kam. Das Heu war schon gemäht und getrocknet, musste nur noch gebunden und die Bergwiesen hinaufgeschafft werden. Homo sah von der nächsten Anhöhe aus zu, die wie ein Schaukelschwung hoch und weit davon losgehoben war. Das Mädel formt ganz allein auf der Wiese ein gesprenkeltes Püppchen unter der ungeheuren Glasglocke des Himmels, auf jede nur erdenkliche Weise ein riesiges Bündel, kniet sich hinein und zieht mit beiden Armen das Heu an sich, legt sich sehr sinnlich auf den Bauch über den Ballen und greift vor sich an ihm hinunter, legt sich ganz auf die Seite und langt nur mit einem Arm, soweit man ihn strecken kann, kriecht mit einem Knie, mit beiden Knien hinauf. Homo fühlt, es hat etwas vom Pillendreher, jenem Käfer. Endlich schiebt sie ihren ganzen Körper unter das mit einem Strick umschlungene Bündel und hebt sich mit ihm langsam hoch. Das Bündel ist viel größer als das bunte, schlanke Menschlein, das es trägt. Oder war das nicht Grietscha? Wenn Homo, um sie zu suchen, oben die lange Reihe von Heuhaufen entlang ging, welche die Bäuerinnen auf der ebenen Stufe des Hangs errichtet hatten, ruhten sie gerade. Da konnte er sich kaum fassen, denn sie lagen auf ihren Heuhügeln wie Michelangelos Statuen in der Medici-Kapelle zu Florenz, einen Arm mit dem Kopf aufgestützt und den Leib wie in einer Strömung ruhend. Und als sie mit ihm sprachen und ausspucken mussten, taten sie es sehr künstlich. Sie zupften mit 3 Fingern ein Büschel Heu heraus, spuckten in den Trichter und stopften das Heu wieder darüber. Das konnte zum Lachen reizen. Bloß, wenn man zu ihnen gehörte, wie Homo, der Grigia suchte, mochte man auch plötzlich erschrecken über diese rohe Würde. Aber Grigia war selten dabei. Und wenn er sie endlich fand, hockte sie in einem Kartoffelacker und lachte ihn an. Er wusste, sie hat nichts als 2 Röcke an. Die trockene Erde, die durch ihre schlanken, rauen Finger rann, berührte ihren Leib. Aber die Vorstellung hatte nichts Ungewöhnliches mehr für ihn. Sein Inneres hatte sich schon seltsam damit vertraut gemacht, wie Erde berührt. Und vielleicht traf er sie in diesem Acker auch gar nicht zur Zeit der Heuernte. Es lebte sich alles so durcheinander. Die Heuställe hatten sich gefüllt. Durch die Fugen zwischen den Balken strömt silbernes Licht ein. Das Heu strömt grünes Licht aus. Unter dem Tor liegt eine dicke goldene Borte. Das Heu roch säuerlich, wie die Negergetränke, die aus dem Teig von Früchten und menschlichem Speichel entstehen. Man brauchte sich nur zu erinnern, dass man hier unter Wilden lebte, so entstand schon ein Rausch in der Hitze des engen, von gärendem Heu hochgefüllten Raums. Das Heu trägt in allen Lagen. Man steht darin bis an die Waden, unsicher zugleich und überfest gehalten. Man liegt darin wie in Gottes Hand, möchte sich in Gottes Hand wälzen wie ein Hündchen oder ein Schweinchen. Man liegt schräg und fast senkrecht wie ein Heiliger, der in einer grünen Wolke zum Himmel fährt. Das waren Hochzeitstage und Himmelfahrtstage. Aber einmal erklärte Grigia, es geht nicht mehr. Er konnte sie nicht dazu bringen, dass sie sagte, warum. Die Schärfe um den Mund und die lotrechte kleine Falte zwischen den Augen, die sie sonst nur für die Frage anstrengte, in welchem Stadel ein nächstes Mal das schönste Zusammenkommen sei, deutete schlecht Wetter an, das irgendwo in der Nähe stand. Waren sie ins Gerede gekommen? Aber die Gevatterinnen, die ja vielleicht etwas merkten, waren alle immer so lächelnd wie bei einer Sache, der man gern zusieht. Aus Grigia war nichts herauszubekommen. Sie gebrauchte Ausreden, sie war seltener zu treffen. Aber sie hütete ihre Worte wie ein misstrauischer Bauer. Einmal hatte Homo ein böses Zeichen. Die Gamaschen waren ihm aufgegangen. Er stand an einem Zaun und wickelte sie neu, als eine vorbeigehende Bäuerin ihm freundlich sagte, »Lass er die Strümpf doch unten, es wird ja bald Nacht.« Das war in der Nähe von Grigias Hof. Als er es Grigia erzählte, machte sie ein hochmütiges Gesicht und sagte, »Die Leute reden und den Bach rinnen muss man lassen.« Aber sie schluckte Speichel und war mit den Gedanken anderswo. Da erinnerte er sich plötzlich einer sonderbaren Bäuerin, die einen Schädel wie eine Aztekin hatte und immer vor ihrer Tür saß, das schwarze Haar, das ihr etwas über die Schultern reichte, aufgelöst und von 3 pausbäckigen gesunden Kindern umgeben. Grigia und er kamen alle Tage achtlos vorbei. Es war die einzige Bäuerin, die er nicht kannte, und merkwürdigerweise hatte er auch noch nie nach ihr gefragt, obgleich ihm ihr Aussehen auffiel. Es war fast, als hätten sie stets das gesunde Leben ihrer Kinder und das Gestörte ihres Gesichts gegenseitig als Eindrücke zu 0 aufgehoben. Wie er jetzt war, schien es ihm plötzlich gewiss zu sein, dass nur von daher das Beunruhigende gekommen sein könne. Er fragte, wer sie sei, aber Grigia zuckte bös die Achseln und stieß nur hervor, »Die weiß nicht, was sie sagt. Ein Wort hie, ein Wort über die Berge.« Das begleitete sie mit einer heftigen Bewegung der Hand an der Stirn vorbei, als müsste sie das Zeugnis dieser Person gleich entwerten. Da Grigia nicht zu bewegen war, wieder in einen der um das Dorf liegenden Heuställe zu kommen, schlug ihr Homo vor, mit ihm höher ins Gebirge hinaufzugehen. Sie wollte nicht. Und als sie schließlich nachgab, sagte sie mit einer Betonung, die Homo hinterdrein zweideutig vorkam, »Gut, wenn man weg müssen gehen?« Es war ein schöner Morgen, der noch einmal alles umspannte. Weit draußen lag das Meer der Wolken und der Menschen. Grigia wich ängstlich allen Hütten aus, und auf freiem Felde zeigte sie, die sonst stets von einer reizenden Unbekümmertheit in allen Dispositionen ihrer Liebesstrategie gewesen war, Besorgtheit vor scharfen Augen. Da wurde er ungeduldig und erinnerte sich, dass sie eben an einem alten Stollen vorbeigekommen waren, dessen Betrieb auch von seinen eigenen Leuten bald wieder aufgegeben worden war. Er trieb Grietscher hinein. Als er sich zum letzten Mal umwandte, lag auf einer Bergspitze Schnee. Darunter war golden in der Sonne ein kleines Feld mit gebundenen Ähren und über beiden der weißblaue Himmel. Grietscher machte wieder eine Bemerkung, die wie eine Anzüglichkeit war. Sie hatte seinen Blick bemerkt und sagte zärtlich, »Das Blaue am Himmel lassen wir lieber hübsch oben, damit es schön bleibt.« Was sie damit eigentlich meinte, vergaß er aber zu fragen, denn sie tasteten nun mit großer Vorsicht in ein immer enger werdendes Dunkel hinein. Grietscher ging voraus, und als nach einer Weile sich der Stollen zu einer kleinen Kammer erweiterte, machten sie Halt und umarmten einander. Der Boden unter ihren Füßen machte einen guten, trockenen Eindruck. Sie legten sich nieder, ohne dass Homo das Zivilisationsbedürfnis empfunden hätte, ihn mit dem Licht eines Streichholzes zu untersuchen. Noch einmal rann Grietscher wie weichtrockene Erde durch ihn. Fühlte er sie im Dunkel erstarren und steif von Genuss werden. Dann lagen sie nebeneinander und blickten, ohne sprechen zu wollen, nach dem kleinen, fernen Viereck, vor dem weiß der Tag strahlte. In Homo wiederholte sich da sein Aufstieg hierher. Er sah sich mit Grietscher hinter dem Dorf zusammenkommen, dann steigen, wenden und steigen. Er sah ihre blauen Strümpfe bis zu dem orangenen Saum unterm Knie, ihren wiegenden Gang auf den lustigen Schuhen. Er sah sie vor dem Stollen stehen bleiben, sah die Landschaft mit dem kleinen goldenen Feld, und mit einem Mal gewahrte er in der Helle des Eingangs das Bild ihres Mannes. Er hatte noch nie an diesen Menschen gedacht, der bei den Arbeiten verwendet wurde. Jetzt sah er das scharfe Wilddiebsgesicht mit den dunklen, jägerlistigen Augen und erinnerte sich auch plötzlich an das einzige Mal, wo er ihn sprechen gehört hatte. Es war nach dem Einkriechen in einen alten Stollen, das kein anderer gewagt hatte. Und es waren die Worte, »Ich bin von an Spektakel in andern Kämmer. Das Zurückkämmer ist halt schwer.« Homo griff rasch nach seiner Pistole, aber im gleichen Augenblick war Lene Maria Lenzis Mann verschwunden und das Dunkel ringsum war so dick wie eine Mauer. Er tastete sich zum Ausgang. Grietscher hing an seinen Kleidern. Aber er überzeugte sich sofort, dass der Fels, der davor gerollt worden war, weit schwerer wog, als seine Kraft ihn zu bewegen reichte. Er wusste nun auch, warum ihnen der Mann so viel Zeit gelassen hatte. Er brauchte sie selbst, um seinen Plan zu fassen und einen Baumstamm als Hebel zu holen. Grietscher lag vor dem Stein auf den Knien und bettelte und tobte. Es war widerwärtig und vergebens. Sie schwur, dass sie nie etwas Unrechtes getan habe und nie wieder etwas Unrechtes tun wolle. Sie zeterte sogleich wie ein Schwein und rannte sinnlos gegen den Fels wie ein scheues Pferd. Homo fühlte schließlich, dass es so ganz in der Ordnung der Natur sei. Aber er, der gebildete Mensch, vermochte anfangs gar nichts gegen seine Ungläubigkeit zu tun, dass wirklich etwas Unwiderrufliches geschehen sein sollte. Er lehnte an der Wand und hörte Grietscher zu, die Hände in den Taschen. Später erkannte er sein Schicksal. Traumhaft fühlte er es noch einmal auf ihn herabsinken, Tage, Wochen und Monate lang, wie eben ein Schlaf anheben muss, der sehr lang dauert. Er legte sanft den Arm um Grietscher und zog sie zurück. Er legte sich neben sie und erwartete etwas. Früher hätte er wohl vielleicht gedacht, die Liebe müsste in solchem unentrinnbaren Gefängnis scharf wie Bisse sein. Aber er vergaß überhaupt an Grietscher zu denken. Sie war ihm entrückt, oder er ihr, wenn er auch noch ihre Schulter spürte. Sein ganzes Leben war ihm gerade so weit entrückt, dass er es noch da wusste, aber nimmer die Hand darauf legen konnte. Sie regten sich stundenlang nicht. Tage mochten vergangen sein und Nächte. Hunger und Durst lagen hinter ihnen wie ein erregtes Stück Wegs. Sie wurden immer schwächer, leichter und verschlossener. Sie dämmerten weite Meere und wachten kleine Inseln. Einmal fuhr er ganz grell in so ein kleines Wachen auf. Grietscher war fort. Eine Gewissheit sagte ihm, dass es eben erst geschehen sein musste. Er lächelte. Hat ihm nichts gesagt von dem Ausweg, wollte ihn zurücklassen zum Beweis für ihren Mann. Er stützte sich auf und sah um sich. Da entdeckte auch er einen schwachen, schmalen Schimmer. Er kroch ein wenig näher, tiefer in den Stollen hinein, sie hatten immer nach der anderen Seite gesehen. Da erkannte er einen schmalen Spalt, der wahrscheinlich seitwärts ins Freie führte. Grigia hatte feine Glieder, aber auch er mit großer Gewalt müsste sich da vielleicht durchzwängen können. Es war ein Ausweg. Aber er war in diesem Augenblick vielleicht schon zu schwach, um ins Leben zurückzukehren. Wollte nicht oder war ohnmächtig geworden. Zur gleichen Stunde gab, da man die Erfolglosigkeit aller Anstrengungen und die Vergeblichkeit des Unternehmens einsah, Mozart, Amadeo, Hoffingott unten die Befehle zum Abbruch der Arbeit. Die Portugiesin. Sie hießen in manchen Urkunden Delicatene und in anderen Herren von Ketten. Sie waren aus dem Norden gekommen und hatten vor der Schwelle des Südens Halt gemacht. Sie gebrauchten ihre deutsche oder welsche Zugehörigkeit, wie es der Vorteil gebot, und fühlten sich nirgends hingehören als zu sich. Seitlich des großen, über den Brenner nach Italien führenden Wegs zwischen Brixen und Trient lag auf einer fast freistehenden, lotrechten Wand ihre Burg. 500 Fuß unter ihr tollte ein wilder, kleiner Fluss so laut, dass man eine Kirchenglocke im selben Raum nicht gehört hätte, sobald man den Kopf aus dem Fenster bog. Kein Schall der Welt drang von außen in das Schloss der Catene durch diese davorhängende Matte wilden Lärms hindurch. Aber das gegen das Toben sich stemmende Auge fuhr ohne Hindernis durch diesen Widerstand und taumelte überrascht in die tiefe Rundheit des Ausblicks. Als scharf und aufmerksam galten alle Herren von Ketten, und kein Vorteil entging ihnen in weitem Umkreis. Und bös wie Messer waren sie, die gleich tief schneiden. Sie wurden nie rot vor Zorn oder rosig vor Freude, sondern sie wurden dunkel im Zorn, und in der Freude strahlten sie wie Gold, so schön und so selten. Sie sollen einander alle, wer immer sie im Lauf der Jahre und Jahrhunderte waren, auch noch darin geglichen haben, dass sie früh weiße Fäden in ihr braunes Haupt und Barthaar bekamen und vor dem 60. Jahr starben. Auch darin, dass in ihren mittelgroßen, schlanken Körpern die ungeheure Kraft, die sie manchmal zeigten, gar nicht Platz und Ursprung zu haben, sondern aus ihren Augen und Stirnen zu kommen schien, doch war dies Gerede von eingeschüchterten Nachbarn und Knechten. Sie nahmen, was sie an sich bringen konnten, und gingen dabei redlich oder gewaltsam oder listig zu Werk, je wie es kam, aber stets ruhig und unabwendbar. Ihr kurzes Leben war ohne Hast und endete rasch, ohne nachzulassen, wenn sie ihr Teil erfüllt hatten. Es war Sitte im Geschlecht der Ketten, dass sie sich mit dem in ihrer Nähe ansässigen Adel nicht versippten. Sie holten ihre Frauen von weit her und holten reiche Frauen, um durch nichts in der Wahl ihrer Bündnisse und Feindschaften beschränkt zu sein. Der Herr von Ketten, welcher die schöne Portugiesin vor 12 Jahren geheiratet hatte, stand damals in seinem 30. Jahr. Die Hochzeit fand in der Fremde statt, und die sehr junge Frau sah ihrer Niederkunft entgegen, als der schellenklingelnde Zug der Gefolgsleute und Knechte, Pferde, Dienerinnen, Saumtiere und Hunde die Grenze des Gebiets der Catene überschritt. Die Zeit war wie ein einjähriger Hochzeitsflug vergangen. Denn alle Ketten waren glänzende Kavaliere, bloß zeigten sie es nur in dem einen Jahr ihres Lebens, wo sie freiten. Ihre Frauen waren schön, weil sie schöne Söhne wollten, und es wäre ihnen anders nicht möglich gewesen, in der Fremde, wo sie nicht so viel galten wie daheim, solche Frauen zu gewinnen. Sie wussten aber selbst nicht, zeigten sie sich in diesem einen Jahr so, wie sie wirklich waren, oder in all den anderen. Ein Bote mit wichtiger Nachricht kam den Nahenden entgegen. Noch waren die farbigen Gewänder und Federwimpel des Zugs wie ein großer Schmetterling, aber der Herr von Ketten hatte sich verändert. Er ritt, als er sie wieder eingeholt hatte, langsam neben seiner Frau weiter, als wollte er Eile für sich nicht gelten lassen, aber sein Gesicht war fremd geworden wie eine Wolkenwand. Als bei einer Biegung des Wegs plötzlich das Schloss vor ihnen auftauchte, nur noch eine Viertelstunde entfernt, brach er mit Anstrengung das Schweigen. Er wollte, dass seine Frau umkehre und zurückreise. Der Zug hielt an. Die Portugiesin bat und bestand darauf, dass sie weiterritten. Umzukehren war auch Zeit, nachdem man die Gründe gehört hatte. Die Bischöfe von Trient waren mächtige Herren und das Reichsgericht sprach ihnen zu Munde. Seit des Urgroßvaters Zeit lagen die Ketten mit ihnen im Streit wegen Stücken Lands, und bald war es ein Rechtsstreit gewesen, bald waren aus Forderung und Widerstand blutige Schlägereien erwachsen, aber jedes Mal waren es die Herren von Ketten gewesen, die der Überlegenheit des Gegners nachgeben mussten. Der Blick, dem sonst kein Vorteil entging, wartete hier vergeblich, ihn zu gewahren. Aber der Vater überlieferte die Aufgabe dem Sohn, und ihr Stolz wartete in der Geschlechterfolge, ohne weich zu werden, weiter. Es war dieser Herr von Ketten, dem sich der Vorteil darbot. Er erschrak darüber, dass er ihn beinahe versäumt hätte. Eine mächtige Partei im Adel lehnte sich gegen den Bischof auf, es war beschlossen worden, ihn zu überfallen und gefangen zu nehmen, und der Ketten, als man vernommen hatte, dass er wiederkam, sollte ein Trumpf im Spiel sein. Ketten, seit Jahr und Tag abwesend, wusste nicht, wie es um die bischöfliche Kraft stand, aber das wusste er, dass es eine böse, jahrelange Probe von unsicherem Ausgang sein würde und dass man sich nicht auf jeden bis zum bitteren Ende würde verlassen können, wenn es nicht gelang, Trient gleich anfangs zu überrumpeln. Er grollte seiner schönen Frau, weil sie ihn beinahe die Gelegenheit hatte verspielen lassen. So sehr gefiel sie ihm, der um einen Pferdehals zurück neben ihr ritt, wie immer. Auch war sie ihm noch so geheimnisvoll wie die vielen Perlenketten, die sie besaß. Wie Erbsen hätte man solche Dinger zerdrücken können, wenn man sie in der hohlen, sehnengeflochtenen Hand wog, dachte er neben ihr reitend, aber sie lagen so unbegreiflich sicher darin. Nur war dieser Zauber von der neuen Nachricht beiseite geräumt worden, wie die Mummenträume des Winters, wenn die knäbisch nackten ersten sonnenharten Tage wieder da sind. Gesattelte Jahre lagen vorauf, in denen Weib und Kind fremd verschwanden. Aber die Pferde waren inzwischen an den Fuß der Wand gelangt, worauf die Burg stand, und die Portugiesin, als sie alles angehört hatte, erklärte noch einmal, dass sie bleiben wolle. Wild stieg das Schloss auf. Da und dort saßen an der Felsbrust verkümmerte Bäumchen wie einzelne Haare. Die Waldberge stürzten so auf und nieder, dass man diese Hässlichkeit einem, der nur die Meereswellen kannte, gar nicht hätte zu beschreiben vermögen. Voll kalt gewordener Würze war die Luft, und alles war so, als ritte man in einen großen, zerborstenen Topf hinein, der eine fremde, grüne Farbe enthielt. Aber in den Wäldern gab es den Hirsch, Bären, das Wildschwein, den Wolf und vielleicht das Einhorn. Weiter hinten hausten Steinböcke und Adler. Unergründete Schluchten boten den Drachen Aufenthalt. Wochenweit und tief war der Wald, durch den nur die Wildfährten führten, und oben, wo das Gebirge ihm aufsaß, begann das Reich der Geister. Dämonen hausten dort mit dem Sturm und den Wolken. Nie führte eines Christen Weg hinauf, und wenn es aus Fürwitz geschehen war, hatte es Widerfahrnisse zur Folge, von denen die Mägde in den Winterstuben mit leiser Stimme berichteten, während die Knechte geschmeichelt schwiegen und die Schultern hochzogen, weil das Männerleben gefährlich ist und solche Abenteuer einem darin zustoßen können. Von allem, was sie gehört hatte, erschien es aber der Portugiesin als das Seltsamste. So wie noch keiner den Fuß des Regenbogens erreicht hat, sollte es auch noch nie einem gelungen sein, über die großen Steinmauern zu schauen. Immer waren neue Mauern dahinter, Mulden waren dazwischen gespannt wie Tücher voll Steinen, Sterne so groß wie ein Haus und noch der feinste Schotter unter den Füßen nicht kleiner als ein Kopf. Es war eine Welt, die eigentlich keine Welt war. Oft hatte sie sich in Träumen dieses Land, aus dem der Mann kam, den sie liebte, nach seinem eigenen Wesen vorgestellt und das Wesen dieses Mannes nach dem, was er ihr von seiner Heimat erzählte. Müde des pfaublauen Meers hatte sie sich ein Land erwartet, das voll Unerwartetem war wie die Sehne eines gespannten Bogens. Aber da sie das Geheimnis sah, fand sie es über alles Erwarten hässlich und mochte fliehen. Wie aus Hühnerställen zusammengefügt war die Burg, Stein auf Fels getürmt, schwindelnde Wände, an denen der Moder wuchs, morsches Holz oder rohfeuchte Stämme, Bauern und Kriegsgerät, Stallketten und Wagenbäume. Aber da sie nun hier war, gehörte sie her, und vielleicht war das, was sie sah, gar nicht hässlich, sondern eine Schönheit wie die Sitten von Männern, an die man sich erst gewöhnen musste. Als der Herr von Ketten seine Frau den Berg hinaufreiten sah, mochte er sie nicht anhalten. Er dankte es ihr nicht, aber es war etwas, das weder seinen Willen überwand, noch ihm nachgab, sondern ausweichend ihn anderswohin lockte und ihn unbeholfen schweigend hinter ihr dreinreiten machte, wie eine arme, verlorene Seele. 2 Tage später saß er wieder im Sattel. Und 11 Jahre später tat er es noch. Der Handstreich gegen Trient, leichtfertig vorbereitet, war misslungen, hatte der Rittermacht gleich am Anfang über 1/3 ihres Gefolges gekostet und mehr als die Hälfte ihres Wagemuts. Der Herr von Ketten, am Rückzug verwundet, kehrte nicht gleich nach Hause zurück. 2 Tage lang lag er in einer Bauernhütte verborgen, dann ritt er auf die Schlösser und fachte den Widerstand an. Zu spät gekommen zur Vorberatung und Bereitung des Unternehmens, hing er nach dem Fehlschlag daran wie der Hund am Ohr des Bullen. Er stellte den Herren vor, was ihrer wartete, wenn die bischöfliche Macht zum Gegenschlag kam, ehe ihre Reihen wieder geschlossen seien, trieb Säumige und Knausernde an, presste Geld aus ihnen, zog Verstärkungen herbei, rüstete und war zum Feldhauptmann des Adels gewählt. Seine Wunden bluteten anfangs noch so, dass er täglich 2-mal die Tücher wechseln musste. Er wusste nicht, während er ritt und umsprach und für jede Woche, um die er zu spät zur Stelle gewesen war, einen Tag fern blieb, ob er dabei an die zauberhafte Portugiesin dachte, die sich ängstigen musste. 5 Tage nach der Kunde von seiner Verwundung kam er erst zu ihr und blieb bloß 1 Tag. Sie sah ihn an, ohne zu fragen, prüfend, wie man dem Flug eines Pfeiles folgt, ob er treffen wird. Er zog seine Leute herbei bis zum letzten erreichbaren Knaben, ließ die Burg in Verteidigungszustand setzen, ordnete und befahl. Knechtlärm, Pferdegewirr, Balkentragen, Eisen und Steinklang war dieser Tag. In der Nacht ritt er weiter. Er war freundlich und zärtlich wie zu einem Geschöpf, das man bewundert, aber sein Blick ging so geradeaus wie aus einem Helm hervor, auch wenn er keinen trug. Als der Abschied kam, bat die Portugiesin, plötzlich von Weiblichkeit überwältigt, wenigstens jetzt seine Wunde waschen und ihr frischen Verband auflegen zu dürfen, aber er ließ es nicht zu. Eiliger als es nötig war, nahm er Abschied, lachte beim Abschied, und da lachte sie auch. Die Art, wie der Gegner den Streit auskämpfte, war gewaltsam, wo sie es sein konnte, wie es dem harten, adeligen Mann entsprach, der das Bischofsgewand trug, aber sie war auch, wie es dieses frauenhafte Gewand ihn gelehrt haben mochte, nachgiebig, hinterhältig und zäh. Reichtum und ausgedehnter Besitz entfalteten langsam ihre Wirkung in stufenweisen, bis zum letzten Augenblick hinaus verzögernden Opfern, wenn Stellung und Einfluss nicht mehr ausreichten, um sich Helfer zu verbünden. Entscheidungen wich diese Kampfweise aus, rollte sich ein, sobald sich der Widerstand zuspitzte, stieß nach, wo sie seiner Schlaffen erriet. So kam es, dass manchmal eine Burg berannt wurde und, wenn sie nicht rechtzeitig entsetzt werden konnte, unter blutigem Hinmorden fiel, manchmal aber auch durch Wochen Heerhaufen in den Ortschaften lagerten und nichts geschah, als dass den Bauern eine Kuh weggetrieben oder ein paar Hühner abgestochen wurden. Aus Wochen wurden Sommer und Winter und aus Jahreszeiten wurden Jahre. 2 Kräfte rangen miteinander, die eine wild und angriffslustig, aber zu schwach, die andere wie ein träger, weicher, aber grausam schwerer Körper, dem auch noch die Zeit ihr Gewicht lieh. Der Herr von Ketten wusste das wohl. Er hatte Mühe, die verdrossene und geschwächte Ritterschaft davon abzuhalten, in einem plötzlich beschlossenen Angriff ihre letzte Kraft auszugeben. Er lauerte auf die Blöße, die Wendung, das Unwahrscheinliche, das nur noch der Zufall bringen konnte. Sein Vater hatte gewartet und sein Großvater. Und wenn man sehr lange wartet, kann auch das geschehen, was selten geschieht. Er wartete 11 Jahre. Er ritt 11 Jahre lang zwischen den Adelssitzen und den Kampfhaufen hin und her, um den Widerstand wach zu halten. Er warb in 100 Scharmützeln immer von neuem den Ruf verwegener Tapferkeit, um den Vorwurf zaghafter Kriegsführung von sich fernzuhalten, ließ es zeitweilig auch zu großen blutigen Treffen kommen, um den Zornmut der Genossen anzufachen, aber auch er wich ebenso gut wie der Bischof einer Entscheidung aus. Er wurde oftmals leicht verwundet, aber er war nie länger als 2x12 Stunden zu Hause. Schrammen und das umherziehende Leben bedeckten ihn mit ihrer Kruste. Er fürchtete sich wohl, länger zu Hause zu bleiben, wie sich ein Müder nicht setzen darf. Unruhige, angehalfterte Pferde. Männer lachen. Fackellicht, die Säule eines Lagerfeuers wie ein Stamm aus Goldstaub zwischen grün aufschimmernden Waldbäumen. Regengeruch. Flüche. Aufschneidende Ritter, Hunde an Verwundeten schnuppernd, gehobene Weiberröcke und verschreckte Bauern waren seine Zerstreuung in diesen Jahren. Er blieb mittendrin, schlank und fein. In sein braunes Haar begannen sich weiße Haare zu schleichen. Sein Gesicht kannte kein Alter. Er musste grobe Scherze erwidern und tat es wie ein Mann, aber seine Augen bewegten sich wenig dabei. Er wusste dreinzufahren wie ein Ochsenknecht, wo sich die Mannszucht lockerte, aber er schrie nicht, sein Wort war leis und kurz. Die Soldaten fürchteten ihn, nie schien der Zorn ihn selbst zu ergreifen, aber er strahlte von ihm aus und sein Gesicht wurde dunkel. Im Gefecht vergaß er sich, da ging alles diesen Weg gewaltiger, wundenschlagender Gebärden aus ihm heraus. Er wurde tanztrunken, bluttrunken, wusste nicht, was er tat und tat immer das Rechte. Die Soldaten vergötterten ihn deshalb. Es begann sich die Legende zu bilden, dass er sich aus Hass gegen den Bischof dem Teufel verschrieben habe und ihn heimlich besuche, der in Gestalt einer schönen, fremden Frau auf seiner Burg weilte. Der Herr von Ketten, als er das zum ersten Mal hörte, wurde nicht unwillig, noch lachte er, aber er wurde ganz dunkelgolden vor Freude. Oft, wenn er am Lagerfeuer saß oder an einem offenen Bauernherd, und der durchstreifte Tag, so wie regensteifes Leder wieder weich wird, in der Wärme zerging, dachte er. Er dachte dann an den Bischof in Trient, der auf reinem Linnen lag, von gelehrten Klerikern umgeben, Maler in seinem Dienst, während er wie ein Wolf ihn umkreiste. Auch er konnte das haben. Einen Kaplan hatte er auf der Burg bestallt, damit für Unterhaltung des Geistes gesorgt war, einen Schreiber zum Vorlesen, eine lustige Zofe. Ein Koch wurde weit hergeholt, um von der Küche das Heimweh zu bannen. Reisende Doktoren und Schüler fing man auf, um an ihrem Gespräch einige Tage der Zerstreuung zu gewinnen. Kostbare Teppiche und Stoffe kamen, um mit ihnen die Wände zu bedecken. Nur er hielt sich fern. Ein Jahr lang hatte er tolle Worte gesprochen in der Fremde und auf der Reise, Spiel und Schmeichelei. Denn so wie jedes wohlgebaute Ding Geist hat, sei es Stahl oder starker Wein, ein Pferd oder ein Brunnenstrahl, hatten ihn auch die Kathäne. Aber seine Heimat lag damals fern, sein wahres Wesen war etwas, auf das man wochenlang zureiten konnte, ohne es zu erreichen. Auch jetzt sprach er noch zuweilen unüberlegte Worte, aber nur so lang, als die Pferde im Stall ruhten. Er kam nachts und ritt am Morgen fort oder blieb vom Morgenläuten bis zum Ave. Er war vertraut wie ein Ding, das man schon lang an sich trägt. Wenn du lachst, lacht es auch hin und her. Wenn du gehst, geht es mit. Wenn deine Hand dich betastet, fühlst du es. Aber wenn du es einmal hochhebst und ansiehst, schweigt es und sieht weg. Wäre er einmal länger geblieben, hätte er in Wahrheit sein müssen, wie er war. Aber er erinnerte sich, niemals gesagt zu haben, ich bin dies oder ich will jenes sein, sondern er hatte ihr von Jagd, Abenteuern und Dingen, die er tat, erzählt. Und auch sie hatte nie, wie junge Menschen es sonst wohl zu tun pflegen, ihn gefragt, wie er über dies und jenes denke oder davon gesprochen, wie sie sein möchte, wenn sie älter sei, sondern sie hatte sich schweigend geöffnet wie eine Rose, so lebhaft sie vordem gewesen war, und stand schon auf der Kirchentreppe reisefertig, wie auf einen Stein gestiegen, von dem man sich aufs Pferd schwingt, um zu jenem Leben zu reiten. Er kannte seine zwei Kinder kaum, die sie ihm geboren hatte, aber auch diese beiden Söhne liebten schon leidenschaftlich den fernen Vater, von dessen Ruhm ihre kleinen Ohren voll waren, seit sie hörten. Seltsam war die Erinnerung an den Abend, dem der Zweite sein Leben dankte. Da war, als er kam, ein weiches, hellgraues Kleid mit dunkelgrauen Blumen, der schwarze Zopf war zur Nacht geflochten und die schöne Nase sprang scharf in das glatte Gelb eines beleuchteten Buchs mit geheimnisvollen Zeichnungen. Es war wie Zauberei. Ruhig saß in ihrem reichen Gewand mit dem Rock, der in unzähligen Faltenbächen herabfloß, die Gestalt, nur aus sich heraussteigend und in sich fallend. Wie ein Brunnenstrahl. Und kann ein Brunnenstrahl erlöst werden, außer durch Zauberei oder ein Wunder, und aus seinem sich selbst tragenden, schwankenden Dasein ganz heraustreten? Man mochte das Weib umarmen und plötzlich gegen den Schlag eines magischen Widerstands stoßen. Es geschah nicht so, aber ist Zärtlichkeit nicht noch unheimlicher? Sie sah ihn an, der leise eingetreten war, wie man einen Mantel wiedererkennt, den man lang an sich getragen und lang nicht mehr gesehen hat, der etwas fremd bleibt und in den man hineinschlüpft. Traulich erschienen ihm dagegen Kriegslist, politische Lüge, Zorn und Töten. Tat geschieht, weil andere Tat geschehen ist. Der Bischof rechnet mit seinen Goldstücken und der Feldhauptmann mit der Widerstandskraft des Adels. Befehlen ist klar, taghell, dingfest ist dieses Leben. Der Stoß eines Speers unter den verschobenen Eisenkragen ist so einfach, wie wenn man mit dem Finger weist und sagen kann, das ist dies. Das andere aber ist fremd wie der Mond. Der Herr von Ketten liebte dieses andere heimlich. Er hatte keine Freude an Ordnung, Hausstand und wachsendem Reichtum. Und ob er gleich um fremdes Gut jahrelang stritt, sein Begehren griff nicht nach Frieden des Gewinns, sondern sehnte sich aus der Seele hinaus. In den Stirnen saß die Gewalt der Kathene, bloß kamen stumme Taten aus den Stirnen. Wenn er morgens in den Sattel stieg, fühlte er jedes Mal noch das Glück, nicht nachzugeben, die Seele seiner Seele. Aber wenn er abends absaß, senkte sich nicht selten der mürrische Stumpfsinn alles durchlebten Übermaßes auf ihn, als hätte er einen Tag lang alle seine Kräfte angestrengt, um nicht ohne alle Anstrengung etwas Schönes zu sein, das er nicht nennen konnte. Der Bischof, der Schleicher, konnte zu Gott beten, wenn Ketten ihn bedrängte. Ketten konnte nur über blühende Saaten reiten, die widerspenstige Woge des Pferdes unter sich leben fühlen, Freundlichkeit mit Eisentritten herbeizaubern. Aber es tat ihm wohl, dass es dies gab. Dass man leben kann und sterben machen ohne das andere. Es leugnete und vertrieb etwas, das sich zum Feuer schlich, wenn man hineinstarrte und fort war, so wie man sich steif vom Träumen aufrichtete und herumdrehte. Der Herr von Ketten spann zuweilen lange verschlungene Fäden, wenn er an den Bischof dachte, dem er das alles antat, und ihm war, als könnte nur ein Wunder es ordnen. Seine Frau nahm den alten Knecht, welcher der Burg vorstand, und streifte mit ihm durch die Wälder, wenn sie nicht vor den Bildern in ihren Büchern saß. Wald öffnet sich, aber seine Seele weicht zurück. Sie brach durch Holz, kletterte über Steine, sah Fährten und Tiere, aber sie brachte nicht mehr heim als diese kleinen Schrecknisse, überwundenen Schwierigkeiten und befriedigten Neugierden, die alle Spannung verloren, wenn man sie aus dem Wald heraustrug und eben jenes grüne Spiegelbild, das sie schon nach den Erzählungen gekannt hatte, bevor sie ins Land gekommen war. Sobald man nicht darauf eindrang, schloss es sich hinter dem Rücken wieder zusammen. Lässig gut hielt sie indessen Ordnung am Schloss. Ihre Söhne, von denen keiner das Meer gesehen hatte, waren das ihre Kinder? Junge Wölfe schien ihr zuweilen, waren es. Einmal brachte man ihr einen jungen Wolf aus dem Wald. Auch ihn zog sie auf. Zwischen ihm und den großen Hunden herrschte unbehagliche Duldung, gewähren lassen ohne Austausch von Zeichen. Wenn er über den Hof ging, standen sie auf und sahen zu ihm herüber, aber sie bellten und knurrten nicht. Und er sah geradeaus, wenn er auch hinüberschielte, und ging kaum ein wenig langsamer und steifer seines Wegs, um es sich nicht merken zu lassen. Er folgte überall hin der Herrin, ohne Zeichen der Liebe und der Vertrautheit. Er sah sie mit seinen starken Augen oft an, aber sie sagten nichts. Sie liebte diesen Wolf, weil seine Sehnen, sein braunes Haar, die schweigende Wildheit und die Kraft der Augen sie an den Herrn von Ketten erinnerten. Einmal kam der Augenblick, auf den man warten muss. Der Bischof fiel in Krankheit und starb. Das Kapitel war ohne Herrn. Ketten verkaufte, was beweglich war, nahm Pfänder auf liegenden Besitz und rüstete aus allen Mitteln ein kleines, ihm eigenes Heer. Dann unterhandelte er. Vor die Wahl gestellt, den alten Streit gegen neu bewaffnete Kraft weiterführen zu müssen, ehe noch der kommende Herr sich entscheiden konnte, oder einen billigen Abschluss zu finden, entschied sich das Kapitel für dieses. Und es konnte nicht anders geschehen, als dass der Ketten, der als letzter stark und drohend dastand, das meiste für sich einstrich, wofür sich das Domkapitel an schwächeren und zaghafteren schadlos hielt. So hatte ein Ende gefunden, was nun schon in der vierten Erbfolge wie eine Zimmerwand gewesen war, die man jeden Morgen beim Frühbrot vor sich sieht und nicht sieht. Mit einem Mal fehlte sie. Bis hierher war alles gewesen wie im Leben aller Ketten. Was noch zu tun blieb im Leben dieses Ketten, war Runden und Ordnen. Ein Handwerker und kein Herrenziel. Da stach ihn, als er heimritt, eine Fliege. Die Hand schwoll augenblicklich an und er wurde sehr müde. Er kehrte in die Schenke eines elenden kleinen Dorfes ein, und während er hinter dem schmierigen Holztisch saß, überwältigte ihn Schlummer. Er legte sein Haupt in den Schmutz und als er gegen Abend erwachte, fieberte er. Er wäre trotzdem weitergeritten, wenn er Eile gehabt hätte, aber er hatte keine Eile. Als er am Morgen aufs Pferd steigen wollte, fiel er hin vor Schwäche. Arm und Schulter waren aufgequollen, er hatte sie in den Harnisch gepresst und musste sich wieder herausschnallen lassen. Während er stand und es geschehen ließ, befiel ihn ein Schüttelfrost, wie er solchen noch nie gesehen. Seine Muskeln zuckten und tanzten so, dass er die eine Hand nicht zur anderen bringen konnte und die halb aufgeschnallten Eisenteile klapperten wie eine losgerissene Dachrinne im Sturm. Er fühlte, dass das schwankhaft war und lachte mit grimmigem Kopf über sein Geklapper, aber in den Beinen war er schwach wie ein Knabe. Er schickte einen Boten zu seiner Frau, anderen nach einem Bader und zu einem berühmten Arzt. Der Bader, der als erster zur Stelle war, verordnete heiße Umschläge von Heilkräutern und bat, schneiden zu dürfen. Ketten, der jetzt viel ungeduldiger war, nach Hause zu kommen, hieß ihn schneiden, bis er bald halb so viele neue Wunden davontrug, als er alte hatte. Seltsam waren diese Schmerzen, gegen die er sich nicht wehren durfte. Dann lag der Herr 2 Tage lang in den saugenden Kräuterverbänden, ließ sich vom Kopf bis zu den Füßen einwickeln und nach Hause schaffen. 3 Tage dauerte dieser Marsch, aber die Gewaltkur, die ebenso gut hätte zum Tod führen können, indem sie alle Verteidigungskräfte des Lebens verbrauchte, schien der Krankheit Einhalt getan zu haben. Als sie am Ziel eintrafen, lag der Vergiftete in hitzigem Fieber, aber der Eiter hatte sich nicht mehr weiter ausgebreitet. Dieses Fieber, wie eine weite brennende Grasfläche, dauerte Wochen. Der Kranke schmolz in seinem Feuer täglich mehr zusammen, aber auch die bösen Säfte schienen darin verzehrt und verdampft zu werden. Mehr wusste selbst der berühmte Arzt davon nicht zu sagen, und nur die Portugiesin brachte außerdem noch geheime Zeichen an Tür und Bett an. Als eines Tages vom Herrn von Ketten nicht mehr übrig war als eine Form voll weicher, heißer Asche, sank plötzlich das Fieber um eine tiefe Stufe hinunter und glomm dort bloß noch sanft und ruhig. Waren schon Schmerzen seltsam, gegen die man sich nicht wehrt, so hatte der Kranke das Spätere überhaupt nicht so durchlebt wie einer, der mitten darin ist. Er schlief viel und war auch mit offenen Augen abwesend. Wenn aber sein Bewusstsein zurückkehrte, so war doch dieser willenlose, kindlich warme und ohnmächtige Körper nicht seiner und diese von einem Hauch erregte, schwache Seele seine auch nicht. Gewiss war er schon abgeschieden und wartete während dieser ganzen Zeit bloß irgendwo darauf, ob er noch einmal zurückkehren müsse. Er hatte nie gewusst, dass Sterben so friedlich sei. Er war mit einem Teil seines Wesens vorangestorben und hatte sich aufgelöst wie ein Zug Wanderer. Während die Knochen noch im Bett lagen und das Bett da war, seine Frau sich über ihn beugte und er aus Neugierde zur Abwechslung die Bewegungen in ihrem aufmerksamen Gesicht beobachtete, war alles, was er liebte, schon weit voran. Der Herr von Ketten und dessen mondnächtige Zauberin waren aus ihm herausgetreten und hatten sich sacht entfernt. Er sah sie noch, er wusste, mit einigen großen Sprüngen würde er sie danach einholen, nur jetzt wusste er nicht, war er schon bei ihnen oder noch hier. Das alles aber lag in einer riesigen, gütigen Hand, die so mild war wie eine Wiege und zugleich alles abwog, ohne aus der Entscheidung viel Wesens zu machen. Es mochte Gott sein. Er zweifelte nicht, es erregte ihn aber auch nicht. Er wartete ab und antwortete auch nicht auf das Lächeln, das sich über ihn beugte, und die zärtlichen Worte. Dann kam der Tag, wo er mit einem Mal wusste, dass es der letzte sein würde, wenn er nicht allen Willen zusammennahm, um lebend zu bleiben, und das war der Tag, an dessen Abend das Fieber sank. Als er diese erste Stufe der Gesundung unter sich fühlte, ließ er sich täglich auf den kleinen grünen Fleck tragen, der die Felsnase überzog, die mauerlos in die Luft sprang. In seine Tücher gewickelt lag er dort in der Sonne, schlief, wachte, wusste nicht, was von beidem er tat. Einmal, als er aufwachte, stand der Wolf da. Er blickte ihm in die geschliffenen Augen und konnte sich nicht rühren. Er wusste nicht, wie viel Zeit verging, dann stand seine Frau neben ihm, den Wolf am Knie. Er schloss wieder die Augen, als wäre er gar nicht wach gewesen. Aber da er wieder in sein Bett getragen wurde, ließ er sich die Armbrust reichen. Er war so schwach, dass er sie nicht spannen konnte. Er staunte. Er winkte den Knecht heran, gab ihm die Armbrust und befahl: Der Wolf. Der Knecht zögerte, aber er wurde zornig wie ein Kind, und am Abend hing das Fell des Wolfes im Burghof. Als die Portugiesin es sah und erst von den Knechten erfuhr, was geschehen war, blieb ihr das Blut in den Adern stehen. Sie trat an sein Bett. Da lag er bleich wie die Wand und sah ihr zum ersten Mal wieder in die Augen. Sie lachte und sagte: »Ich werde mir eine Haube aus dem Fell machen lassen und dir nachts das Blut aussaugen.« Dann schickte er den Kleriker weg, der früher einmal gesagt hatte: »Der Bischof kann zu Gott beten, das ist gefährlich für euch«, und später ihm immerzu die letzte Ölung gegeben hatte. Aber das gelang nicht gleich, die Portugiesin legte sich ins Mittel und bat, den Kaplan noch zu dulden, bis er ein anderes Unterkommen fände. Der Herr von Ketten gab nach. Er war noch schwach und schlief noch immer viel auf dem Grasfleck in der Sonne. Als er wieder einmal dort erwachte, war der Jugendfreund da. Er stand neben der Portugiesin und war aus ihrer Heimat gekommen. Hier im Norden sah er ihr ähnlich. Er grüßte mit edlem Anstand und sprach Worte, die nach dem Ausdruck seiner Miene voll großer Liebenswürdigkeit sein mussten, indes der Ketten wie ein Hund im Gras lag und sich schämte. Überdies mochte das auch erst beim zweiten Mal gewesen sein, er war noch manchmal abwesend. Er bemerkte auch spät erst, dass ihm seine Mütze zu groß geworden war. Die weiche Fellmütze, die immer etwas stramm gesessen hatte, sank bei einem leichten Zug bis ans Ohr herunter, dass sie aufhielt, und seine Frau sagte: »Gott, dein Kopf ist ja kleiner geworden.« Sein erster Gedanke war, dass er sich vielleicht habe die Haare zu kurz scheren lassen, er wusste bloß im Augenblick nicht wann. Er fuhr heimlich mit der Hand hin, aber das Haar war länger, als es sein sollte, und ungepflegt, seit er krank war. »So wird sich die Kappe geweitet haben«, dachte er, »aber sie war noch fast neu, und wie sollte sie sich geweitet haben, während sie unbenützt in einer Truhe lag?« So machte er einen Scherz daraus und meinte, dass wohl in vielen Jahren, wo er nur mit Kriegsknechten gelebt habe und nicht mit gebildeten Kavalieren, sein Schädel kleiner geworden sein möge. Er fühlte, wie plump ihm der Scherz vom Munde kam, und auch die Frage war damit nicht weggeschafft, denn kann ein Schädel kleiner werden? Die Kraft in den Adern kann nachlassen, das Fett unter der Kopfhaut kann im Fieber etwas zusammenschmelzen, aber was gibt es aus? Nun tat er zuweilen, als ob er sich das Haar glatt striche, schützte auch vor, sich den Schweiß zu trocknen oder trachtete, sich unbemerkt in den Schatten zurückzubeugen und griff schnell mit zwei Fingerspitzen wie mit einem Maurerzirkel seinen Schädel ab, ein paar Mal mit verschiedenen Griffen. Aber es blieb kein Zweifel, der Kopf war kleiner geworden und wenn man ihn von innen mit den Gedanken befühlte, so war er noch viel kleiner und wie zwei dünne, aufeinander geklappte Schälchen. Man kann ja vieles nicht erklären, aber man trägt es nicht auf den Schultern und fühlt es nicht jedes Mal, wenn man den Hals nach zwei Menschen wendet, die sprechen, während man zu schlafen scheint. Er hatte die fremde Sprache schon lang bis auf wenige Worte vergessen. Aber einmal verstand er den Satz, du tust das nicht, was du willst und tust das, was du nicht willst. Der Ton schien eher zu drängen als zu scherzen. Was mochte er meinen? Ein andermal beugte er sich weit aus dem Fenster hinaus ins Rauschen des Flusses. Er tat das jetzt oft wie ein Spiel. Der Lärm, so wirr wie durcheinandergefegtes Heu, schloss das Ohr, und wenn man aus der Taubheit zurückkehrte, tauchte klein darin und fern das Gespräch der Frau mit dem anderen auf. Und es war ein lebhaftes Gespräch. Ihre Seelen schienen sich wohl miteinander zu fühlen. Das dritte Mal lief er überhaupt nur den beiden nach, die abends noch in den Hof gingen. Wenn sie an der Fackel oben auf der Freitreppe vorbeikamen, musste ihr Schatten auf die Baumkronen fallen. Er beugte sich rasch vor, als dies geschah, aber in den Blättern verschwammen die Schatten von selbst in einen. Zu jeder anderen Zeit hätte er versucht, mit Pferd und Knechten sich das Gift aus dem Leib zu jagen oder es im Wein zu verbrennen. Aber der Kaplan und der Schreiber fraßen und tranken so, dass ihnen Wein und Speise bei den Mundwinkeln herausliefen, und der junge Ritter schwang ihnen lachend die Kanne zu, wie man Hunde aufeinander hetzt. Der Wein ekelte Ketten, den die mit scholastischer Tünche überzogenen Lümmel soffen. Sie sprachen vom tausendjährigen Reich, von Doktorsfragen und Bettstrohgeschichten, Deutsch und in Kirchenlatein. Ein durchreisender Humanist übersetzte, wo es fehlte, zwischen diesem Welsch und dem des Portugiesen. Er hatte sich den Fuß verstaucht und heilte ihn hier kräftig aus. Er ist vom Pferd gefallen, als ein Hase vorbeisprang, gab der Schreiber zum Besten. Er hielt ihn für einen Lindwurm, sagte mit unwilligem Spott der Herr von Ketten, der zögernd dabei stand. Aber das Pferd doch auch, brüllte der Burgkaplan, sonst wäre es nicht so gesprungen. Also hat der Magister selbst für einen Rossverstand mehr Einsicht als der Herr. Die Trunkenen lachten über den Herrn von Ketten. Der sah sie an, trat einen Schritt näher und schlug den Kaplan ins Gesicht. Es war ein runder, junger Bauer. Er wurde rot über den Kopf, aber dann ganz bleich und blieb sitzen. Der junge Ritter stand lächelnd auf und ging die Freundin suchen. »Warum habt ihr ihn nicht erdolcht?« zischte der Hasenhumanist auf, als sie allein waren. »Er ist ja stark wie zwei Stiere«, antwortete der Kaplan, »und auch ist die christliche Lehre wahrhaft geeignet, um in solchen Lagen Trost zu geben.« Aber in Wahrheit war der Herr von Ketten noch sehr schwach, und allzu langsam kehrte das Leben in ihn wieder. Er konnte die zweite Stufe der Genesung nicht finden. Der Fremde reiste nicht weiter, und seine Gespielin verstand schlecht die Andeutungen ihres Herrn. Seit 11 Jahren hatte sie auf den Gatten gewartet. 11 Jahre lang war er der Geliebte des Ruhms und der Fantasie gewesen. Nun ging er in Haus und Hof umher und sah, von Krankheit zerschabt, recht gewöhnlich aus neben Jugend und höfischem Anstand. Sie machte sich nicht viel Gedanken darüber. Aber sie war ein wenig müde dieses Lands geworden, das Unsagbares versprochen hatte, und mochte sich nicht überwinden, schon wegen eines schiefen Gesichts den Gespielen ziehen zu lassen, der den Duft der Heimat hatte und Gedanken, bei denen man lachen konnte. Sie hatte sich nichts vorzuwerfen. Ein wenig oberflächlicher war sie seit Wochen, aber das tat wohl, und sie fühlte, ihr Antlitz glänzte jetzt manchmal wieder so wie vor Jahren. Eine Wahrsagerin, die er befragte, sagte dem Herrn von Ketten voraus, »Ihr werdet nur gesund, wenn ihr etwas vollbringt.« Aber da er in sie drang, was das wäre, schwieg sie, suchte ihm zu entkommen und erklärte schließlich, dass sie es nicht finden könne. Er hätte es immer verstanden, die Gastfreundschaft mit feinem Schnitt zu lösen, statt sie zu brechen. Auch ist die Heiligkeit des Lebens und des Gastrechts für einen, der durch Jahre ungebetener Gast bei seinen Feinden war, kein unübersteigliches Hindernis, aber die Schwäche der Genesung machte ihn diesmal fast stolz darauf, unbeholfen zu sein. Solche arglistige Klugheit erschien ihm nicht besser als die kindische Wortklugheit des Jungen. Seltsames widerfuhr ihm. In den Nebeln der Krankheit, die ihn umfangen hielten, erschien ihm die Gestalt seiner Frau weicher, als es hätte sein müssen. Sie erschien ihm nicht anders als früher, wenn es ihn gewundert hatte, ihre Liebe zuweilen heftiger wiederzufinden als sonst, während doch in der Abwesenheit keine Ursache lag. Er hätte nicht einmal sagen können, ob er heiter oder traurig war, genauso wie in jenen Tagen der tiefen Todesnähe. Er konnte sich nicht rühren. Wenn er seiner Frau in die Augen sah, waren sie wie frisch geschliffen. Sein eigenes Bild lag oben auf und sie ließen seinen Blick nicht ein. Ihm war zumut, es müsste ein Wunder geschehen, weil sonst nichts geschah. Und man darf das Schicksal nicht reden heißen, wenn es schweigen will, sondern soll horchen, was kommen wird. Eines Tags, als sie in Gesellschaft den Berg heraufkamen, war oben vor dem Tor die kleine Katze. Sie stand vor dem Tor, als wollte sie nicht nach Katzenart über die Mauer setzen, sondern nach Menschenart Einlass, machte einen Buckel zum Willkommen und strich den ohne irgendeinen Grund über ihre Anwesenheit erstaunten großen Geschöpfen um Rock und Stiefel. Sie wurde eingelassen, aber es war gleich, als ob man einen Gast empfinge, und schon am nächsten Tag zeigte sich, dass man vielleicht ein kleines Kind aufgenommen hatte, aber nicht bloß eine Katze. Solche Ansprüche stellte das zierliche Tier, das nicht den Vergnügungen in Kellern und Dachböden nachging, sondern keinen Augenblick aus der Gesellschaft der Menschen wich. Und es hatte die Gabe, ihre Zeit für sich zu beanspruchen, was recht unbegreiflich war, da es doch so viel andere, edlere Tiere am Schloss gab und die Menschen auch mit sich selbst viel zu tun hatten. Es schien geradezu davon zu kommen, dass sie die Augen zu Boden senken mussten, um dem kleinen Wesen zuzusehen, das sich ganz unauffällig benahm und um ein klein wenig stiller, ja man könnte fast sagen trauriger und nachdenklicher war, als es einer jungen Katze zukam. Die spielte so, wie sie wissen musste, dass Menschen es von jungen Katzen erwarten, kletterte auf den Schoß und gab sich sogar ersichtlich Mühe, freundlich mit den Menschen zu sein, aber man konnte fühlen, dass sie nicht ganz dabei war. Und gerade dies, was zu einer gewöhnlichen jungen Katze fehlte, war wie ein zweites Wesen, ein Abwesen oder ein stiller Heiligenschein, der sie umgab, ohne dass einer den Mut gefunden hätte, das auszusprechen. Die Portugiesin beugte sich zärtlich über das Geschöpfchen, das in ihrem Schoß am Rücken lag und mit den winzigen Krallen nach ihren tändelnden Fingern schlug wie ein Kind. Der junge Freund beugte sich lachend und tief über Katze und Schoß, und Herrn von Ketten erinnerte das zerstreute Spiel an seine halb überwundene Krankheit, als wäre die samt ihrer Todessanftheit in das Tierkörperchen verwandelt, nun nicht mehr bloß in ihm, sondern zwischen ihnen. Ein Knecht sagte, die bekommt die Reude. Herr von Ketten wunderte sich, weil er das nicht selbst erkannt hatte. Der Knecht wiederholte, die muss man bei Zeiten erschlagen. Die kleine Katze hatte inzwischen einen Namen aus einem der Märchenbücher erhalten. Sie war noch sanfter und duldsamer geworden. Jetzt konnte man auch schon bemerken, dass sie krank und fast leuchtend schwach wurde. Sie ruhte immer länger aus im Schoß von den Geschäften der Welt und ihre kleinen Krallen hielten sich mit zärtlicher Angst fest. Sie begann jetzt auch einen um den anderen anzusehen. Den bleichen Ketten und den jungen Portugiesen, der vorgeneigt saß und den Blick von ihr nicht wendete oder von dem Atmen des Schoßes, in dem sie lag. Sie sah sie an, als wollte sie um Vergebung dafür bitten, dass es hässlich sein werde, was sie in geheimer Vertretung für alle litt. Und dann begann ihr Martyrium. Eines Nachts begann das Erbrechen und sie erbrach bis zum Morgen. Sie war ganz matt und wirr im wiederkehrenden Tageslicht, als hätte sie viele Schläge vor den Kopf erhalten. Aber vielleicht hatte man dem verhungerten armen Kätzchen bloß im Übereifer der Liebe zu viel zu fressen gegeben. Doch im Schlafzimmer konnte sie danach nicht mehr bleiben und wurde zu den Burschen in die Hofkammer getan. Aber die Burschen klagten nach 2 Tagen, dass es nicht besser geworden sei, und wahrscheinlich hatten sie sie auch in der Nacht hinausgeworfen. Und sie brach jetzt nicht nur, sondern konnte auch den Stuhl nicht halten, und nichts war vor ihr sicher. Das war nun eine schwere Probe zwischen einem kaum sichtbaren Heiligenschein und dem grässlichen Schmutz, und es entstand der Beschluss, man hatte inzwischen erfahren, woher sie gekommen war, sie dorthin zurücktragen zu lassen. Es war ein Bauernhaus unten am Fluss, nahe dem Fuß des Berges. Man würde heute sagen, sie stellten sie ihrer Heimatgemeinde zurück und wollten weder etwas verantworten noch sich lächerlich machen. Aber das Gewissen drückte sie alle, und sie gaben Milch und ein wenig Fleisch mit und sogar Geld, damit die Bauersleute, wo Schmutz nicht so viel ausmachte, gut für sie sorgten. Die Dienstleute schüttelten dennoch die Köpfe über ihre Herren. Der Knecht, der die kleine Katze hinuntergetragen hatte, erzählte, dass sie ihm nachgelaufen war, als er zurückging, und dass er noch einmal hatte umkehren müssen. 2 Tage später war sie wieder oben am Schloss. Die Hunde wichen ihr aus, die Dienstleute trauten sich wegen der Herrschaft nicht, sie fortzujagen, und als die sie erblickte, stand schweigend fest, dass jetzt niemand mehr ihr verweigern wollte, hier oben zu sterben. Sie war ganz abgemagert und glanzlos geworden. Aber das ekelerregende Leiden schien sie überwunden zu haben und nahm bloß fast zusehends an Körperlichkeit ab. Es folgten 2 Tage, die verstärkt alles noch einmal enthielten, was bisher gewesen war. Langsames, zärtliches Umhergehen in dem Obdach, wo man sie hegte. Zerstreutes Lächeln mit den Pfoten, wenn sie nach einem Stückchen Papier schlug, das man vor ihr tanzen ließ. Zuweilen ein leichtes Wanken vor Schwäche, obgleich 4 Beine sie stützten, und am 2. Tag fiel sie zuweilen auf die Seite. An einem Menschen würde man dieses Hinschwinden nicht so seltsam empfunden haben, aber an dem Tier war es wie eine Menschwerdung. Fast mit Ehrfurcht sahen sie ihr zu. Keiner dieser 3 Menschen in seiner besonderen Lage blieb von dem Gedanken verschont, dass es sein eigenes Schicksal sei, das in diese vom Irdischen schon halb gelöste kleine Katze übergegangen war. Aber am 3. Tag begannen wieder das Erbrechen und die Unreinlichkeit. Der Knecht stand da, und wenn er sich auch nicht traute, es zu wiederholen, sagte doch sein Schweigen, man muss sie erschlagen. Der Portugiese senkte den Kopf wie bei einer Versuchung. Dann sagte er zur Freundin, es wird nicht anders gehen. Ihm kam es selbst vor, als hätte er sich zu seinem eigenen Todesurteil bekannt. Und mit einem Mal sahen alle den Herrn von Ketten an. Der war weiß wie die Wand geworden, stand auf und ging. Da sagte die Portugiesin zum Knecht, nimm sie zu dir. Der Knecht hatte die Kranke auf seine Kammer genommen und am nächsten Tag war sie fort. Niemand frug. Alle wussten, dass er sie erschlagen hatte. Alle fühlten sich von einer unaussprechlichen Schuld bedrückt. Es war etwas von ihnen gegangen. Nur die Kinder fühlten nichts und fanden es in Ordnung, dass der Knecht eine schmutzige Katze erschlug, mit der man nicht mehr spielen konnte. Aber die Hunde am Hof schnupperten zuweilen an einem Grasfleck, auf den die Sonne schien, steiften die Beine, sträubten das Fell und blickten schief zur Seite. In einem solchen Augenblick begegneten sich Herr von Ketten und die Portugiesin. Sie blieben beieinander stehen, sahen nach den Hunden hinüber und fanden kein Wort. Das Zeichen war dagewesen, aber wie war es zu deuten und was sollte geschehen? Eine Kuppel von Stille war um die beiden. »Wenn sie ihn bis zum Abend nicht fortgeschickt hat, muss ich ihn töten«, dachte Herr von Ketten. Aber der Abend kam und es hatte sich nichts ereignet. Das Vesperbrot war vorbei. Ketten saß ernst, von leichtem Fieber gewärmt. Er ging in den Hof, sich zu kühlen. Er blieb lange aus. Er vermochte den Entschluss nicht zu finden, der ihm sein ganzes Dasein lang spielend leicht gewesen war. Pferdesatteln, Harnisch anschnallen, ein Schwert ziehen. Diese Musik seines Lebens war ihm misstönend. Kampf erschien ihm wie eine sinnlos fremde Bewegung, selbst der kurze Weg eines Messers war wie eine unendlich lange Straße, auf der man verdorrt. Aber auch Leiden war nicht seine Art. Er fühlte, dass er nie wieder ganz genesen würde, wenn er sich dem nicht entriss. Und neben beidem gewann allmählich etwas anderes Raum. Als Knabe hatte er immer die unersteigliche Felswand unter dem Schloss hinaufklettern wollen. Es war ein unsinniger und selbstmörderischer Gedanke, aber er gewann dunkles Gefühl für sich wie ein Gottesurteil oder ein nahendes Wunder. Nicht er, sondern die kleine Katze aus dem Jenseits würde diesen Weg wiederkommen, schien ihm. Er schüttelte leise lachend den Kopf, um ihn auf den Schultern zu fühlen, aber dabei erkannte er sich schon weit unten auf dem steinigen Weg, der den Berg hinabführte. Tief beim Fluss bog er ab, über Blöcke, zwischen denen das Wasser trieb, dann an Büschen hinauf in die Wand. Der Mond zeichnete mit Schattenpunkten die kleinen Vertiefungen, in welche Finger und Zehen hineingreifen konnten. Plötzlich brach ein Stein unter dem Fuß weg. Der Ruck schoss in die Sehnen, dann ins Herz. Ketten horchte. Es schien ohne Ende zu dauern, bevor der Stein ins Wasser schlug. Er musste mindestens ein Drittel der Wand schon unter sich haben. Da wachte er, so schien es deutlich, auf und wusste, was er getan hatte. Unten ankommen konnte nur ein Toter und die Wand hinauf der Teufel. Er tastete suchend über sich. Bei jedem Griff hing das Leben in den Zehen Riemchen der Fingersehnen. Schweiß trat aus der Stirn, Hitze flog im Körper, die Nerven wurden wie steinerne Fäden. Aber, seltsam zu fühlen, begannen bei diesem Kampf mit dem Tod Kraft und Gesundheit in die Glieder zu fließen, als kehrten sie von außen wieder in den Körper zurück. Und das Unwahrscheinliche gelang. Noch musste oben einem Überhang nach der Seite ausgewichen sein, dann schlang sich der Arm in ein Fenster. Es wäre wohl anders, als bei diesem Fenster emporzutauchen, auch gar nicht möglich gewesen, aber er wusste, wo er war. Er schwang sich hinein, saß auf der Brüstung und ließ die Beine ins Zimmer hängen. Mit der Kraft war die Wildheit wiedergekehrt. Er atmete sich aus. Seinen Dolch an der Seite hatte er nicht verloren. Es kam ihm vor, dass das Bett leer sei. Aber er wartete, bis sein Herz und seine Lungen völlig ruhig seien. Es kam ihm dabei immer deutlicher vor, dass er in dem Zimmer allein war. Er schlich zum Bett, es hatte in dieser Nacht niemand darin gelegen. Der Herr von Ketten schlich durch Zimmer, Gänge, Türen, die keiner zum ersten Mal findet, der nicht geführt ist, vor das Schlafgemach seiner Frau. Er lauschte und wartete, aber kein Flüstern verriet sich. Er glitt hinein, die Portugiesin atmete sanft im Schlaf. Er bückte sich in dunkle Ecken, tastete an Wänden, und als er sich wieder aus dem Zimmer drückte, hätte er beinahe gesungen vor Freude, die an seinem Unglauben rüttelte. Er stöberte durch das Schloss, aber schon krachten die Dielen und Fliesen unter seinem Tritt, als suchte er eine freudige Überraschung. Im Hof rief ihn ein Knecht an, wer er sei.